mir so vertraut, das ist sehr lieb und jetzt sollen wir Fragen beantworten. Gut, ich schaue mal, was wir heute machen. Inzwischen ist es 8 Uhr, immer mehr ist ja, wie ist der Tag so schnell vergangen? Morgen früh müssen wir abreisen, Daniel und ich. Und ich weiß, es sind immer so viele Leute, jeder will reden, jeder will hat Fragen, jeder will ein Gebet und das verstehe ich auch sehr gut. Und wir leben auch zu dienen, das tun wir ja grundsätzlich. Und das lieben wir auch wirklich sehr von ganzem Herzen. Und wir wollen wirklich jeden auch verstehen, dass es ist echt möglich, zeitlich, dass man mit 600 Leuten jeden da 10 Minuten gibt, denn das sind viele Minuten, das sind 6000 Minuten. Und rechne mal, wie viele 6000 Minuten sind es? 100 Stunden. Jetzt rechne mal 100 Stunden, das sind ja 4 Tage und 4 Stunden. So viel haben wir ja gar nicht, das wäre Tag und Nacht. Ich muss ja morgen schon abreisen. Morgen geht es in der Früh schon los, also wir müssen früh abreisen. Wir haben bereits einen Termin am Nachmittag in Deutschland, dort wo wir sind. Also ich muss um 15 Uhr bereits dort sein. Dann haben wir am Nachmittag einen Termin, dann habe ich am Abend ein Online-Leiterschaftstreffen, wo ich auch dienen muss. Da habe ich mich noch gar nicht vorbereitet, weil ich nicht einmal Zeit hatte, noch daran zu denken. Das muss auch noch geschehen, weil man steht sich ja nicht hin und predigt so einfach. Die Predigten müssen ja vorbereitet sein. Das muss auch noch irgendwie geschehen. Morgen in der Autofahrt in der Schweiz, in Deutschland, habe ich zu Daniel so gesagt, der wird gearbeitet. Weil wir müssen noch unsere täglichen Devotionals aufnehmen. Weil, ja, die müssen wir aufnehmen, weil der Daniel, der fliegt nicht zurück nach Brasilien zu mir, der bleibt in Europa, der macht Urlaub für einen Monat. Also müssen wir die, wenn wir die nicht aufnehmen, dann gibt es die nicht. Und ihr wollt die ja so gern hören. Also morgen in der Autofahrt, wenn ihr die Devotionals dann in einem Januar kommen, wenn ihr da ein bisschen Hintergrundgeräusch hört, dann wisst ihr, was war. Weil wir die morgen bei der Autofahrt aufnehmen. Also wir fahren Auto, wir haben den Laptop vorne drauf, auf der Ablage, Debbie ist ja eh nicht mit, die weiß ja nicht, was wir tun, also dann kann ich das tun. Die Debbie mag nicht, wenn ich während dem Autofahren lese, das mag sie gar nicht. Dann sagt sie immer, das ist zu gefährlich, aber ich sage zu ihr, das Wort gefährlich gibt es ja bei Christen nicht, denn die werden ja die Engel, werden ja arbeitslos, wenn unser Leben gefährlich wäre. Und die Debbie und ich, wir haben eine sehr nette Beziehung, wisst ihr, eine nette Beziehung. Wir wirklich, wirklich nett, ihr müsst mal das anschauen, frag mal den Daniel. Das ist richtig, richtig lustig ist bei uns. Wir sind sehr ehrlich und aufrichtig miteinander. Und Debbie hat immer gesagt, wenn du mal in den Himmel kommst, man wird sofort wissen, wer deine Engel waren. Die sitzen dann so und so, hier sind ganz Engel. Die Flügel sind halb ausgerissen in meinen Engeln. Die sind so ganz kaputt. Und die werden dann sagen, Gott sei Dank ist der Reinhard Engel gestorben. Weil jetzt können wir uns ein bisschen erholen. Daniel, ist das true? Ihr könnt dann fragen, das sagt der Debbie immer. Und ich habe dann zu Debbie gesagt, hör zu, meine Liebe, jetzt werde ich dir mal sagen, wenn wir in den Himmel kommen, alle werden sofort wissen, wer deine Engel sind. Deine Engel, die werden sagen, war das Leben langweilig mit dir. Wir hatten gar nichts zu tun. Du lebtest so ein gemütliches Leben, ohne große Risiko, weil dir alles zu gefährlich war. Endlich bist du gestorben, hoffentlich kriegen wir einen besseren Auftrag. Wo nur uns das Leben, dass so ein bisschen Action drin ist. Und so hat Debbie und ich immer halt hin und her gespielt. Und eines Tages, das ist kein Spaß, alles, was ich erzähle, ist ernst. Ich bin doch kein Schauspieler, ich bin doch Prediger. Schauspielen tue ich nur mit Daniel, wir machen Kabarett, aber alleine nicht. Und eines Tages saß ich in meinem Raum und ich habe diese Zeit mit dem Herrn verbracht und plötzlich stand ein Engel vor mir. Und dieser Engel sagte, Reinhard, ich kam, um mich bei dir zu bedanken. Und ich war wirklich ganz baff. Ich habe gesagt, Moment mal, ich muss doch mich bei dir bedanken. Und der Engel sagt, nein, ich kam, um mich bei dir zu bedanken. Und ich sagte, wofür denn? Und er sagte, dass du uns so viel Arbeit gibst. Wirklich, es wirklich war, wirklich geschehen. Und ich sagte zu ihm, aber warum? Er sagte, weißt du, wir wurden geschaffen, um dir zu dienen und dir zu helfen, den Auftrag Gottes auf dieser Erde zu erfüllen. Und das macht uns so glücklich, wenn du uns so beschäftigst. Halleluja. Nacht hier bleiben, also bereitet euch gleich vor. Wenn alle mit mir reden werden, ich werde heute Abend ich werde mir eine Uhrzeit noch festlegen, während ich euch hier diene. Ich kann mindestens 5 Sachen gleichzeitig machen. Das ist gar kein Problem, das habe ich gelernt. Ich kann euch ansehen, ich kann lernen, ich kann währenddessen aber auch auf Englisch Sachen denken, die ich zu Hause machen muss. Ich kann mir einen Notizzettel machen, den ich dann über nächste Woche noch machen muss. Und ich kann auch noch ein paar portugiesische Sachen gleichzeitig machen. Das geht, man kann das alles schaffen. Aber jetzt, während ich hier mit euch rede, werde ich mir dann festlegen, wie viel Uhr ich heute Abend nach Hause gehe. Um diese Uhrzeit werde ich dann tatsächlich meine Sachen zusammenpacken und nach Hause zu gehen, weil ich habe noch Arbeit zu tun auch. Meine einzige Arbeit ist ja nicht hier euch zu dienen. Ich habe noch viele andere Arbeit auch zu tun. Und ich muss heute noch Mails beantworten und ich muss noch andere Messages beantworten und ich muss mich noch vorbereiten auf die Lehre morgen und ich habe noch Arbeit. Drum um 11 Uhr spätestens. 11 Uhr ist eigentlich schon sehr spät. Aber ist zu spät, meint ihr nicht auch? Ja, ich bin, was schlagt ihr mir vor, wenn ich nach Hause gehe? Ihr seid so lieb, plötzlich seid ihr alle so lieb zu mir. Was ist denn los? Gestern wollten alle, dass ich um Mitternacht noch hier bin und heute wollten mich alle los haben. 10 Uhr? Ja. Gut, 10 Uhr gehen wir nach Hause. Lasst ihr mich um 10 Uhr nach Hause gehen? Ja. 3 lasst ihr mich nach Hause gehen, die anderen sind schon sauer auf mich. Okay. Schau, ich habe die Hand gesehen. So sagt sie, nein. Ich wurde soeben eingeladen, am Gardasee eine Hochzeit zu machen. Stell dir mal vor, da gibt es jemanden, der gesagt hat, ich zahle den Flug von Brasilien rüber, damit du mich traust am Gardasee. Schön, ha? Ich bin schon zu vielen Ländern dieser Welt geflogen worden, um Leute zu trauen. Nur nehme ich das nicht in der Regel an, weil wenn ich überall dorthin fliegen würde, wo Leute bitten, dass ich sie traue, dann werde ich nur mehr Trauflieger. Das geht auch nicht. Ich warte schon so sehnlichst drauf, dass Daniel endlich sich heiratet, dass ich dort eine Hochzeit habe. Der ziert sich ja. You can go to Lake Garda, don't worry. I'll come and I'll pay for my ticket. Daniel hat gesagt, geh nach Lake Garda, mach die Hochzeit. Ich komme selber mit und zahle meinen eigenen Flug. Okay. Gut, Fragen. I'm getting married. Hier sind nur drei Fragen. Okay. I'm just kidding. 3 Fragen gestellt worden. Ich habe 3 Fragen. Die sind mit Bleistift geschrieben, die sind kaum zu sehen. Okay, jetzt geht's besser. Was machen die jungen, schwangeren Frauen und stilleren Mütter in der Endzeit? Sind sie im Nachteil? Das musst du Jesus fragen. Das hat er mir nie gesagt, also weiß ich nicht. Ehrlich, ich weiß das wirklich nicht. Was machen die jüngeren und schwangeren Frauen in der Stillzeit und Einzeit? In der Stillzeit und Einzeit? Keine Ahnung. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, wir müssen Jesus vertrauen, aber im Nachteil ist niemand. Das muss ich dir. Im Nachteil sind nur diejenigen, die nicht in Christus sind und die nicht kindlich in Christus ihr Vertrauen gesetzt haben. Die sind im Nachteil. Ich kann mir vorstellen, dass diese Frau, ich weiß gar nicht, ob es eine Frau war, doch, ich war eine Dame. Ich kann mir vorstellen, dass diese Dame wahrscheinlich an die Aussage Jesus gedacht hat, wo Jesus gesagt hat, wehe den Schwangeren. Nur, ich denke, diese Aussage ist nicht auf die Endzeit betroffen, sondern 70 nach Christus, zur Zerstörung Jerusalems und des Tempels. So verstehe ich das. Aber ich kann dir wirklich leider nicht sagen, nur ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der in Christus ist, einen Nachteil hat. Aber ich wünschte, ich könnte dir bessere Antwort geben, aber ich kann es nicht. Wie beten wir für verfolgte Christen? Wie können wir mit ihnen leiden und ihnen helfen? Eieiei, wer hat denn diese Fragen geschrieben? Die Fragen, die soll ich hier gar nicht beantworten, denn wenn ich die Frage jetzt ehrlich beantworte, dann vielleicht ladet ihr mich nicht mehr in die Schweiz. Darf ich ehrlich sein oder wollt ihr eine schöne politisch korrekte Antwort haben? Ehrlich sein, okay. Also wenn ich Verfolgung erleide und ihr irgendetwas tut, damit ich weniger Erfolge erleide, bin ich sauer auf euch. Wenn ich Verfolgung erleide und ihr irgendetwas tut, um meine Verfolgung zu lindern, bin ich sauer auf euch. Meine Frau würde sagen, ja, der ist so, der wünscht sich schon, seitdem ich ihn kenne, dass er nicht den natürlichen Tod stirbt, sondern den Martyrertod stirbt. Das ist eines der tiefsten Sehnsüchten meines Herzens, dass der Herr mir die Ehre gibt, den Martyrertod zu sterben. Wisst ihr, wir haben solche menschliche Vorstellungen. Wenn Jesus gesagt hat, stell dir mal vor, wenn Jesus gesagt hat, wenn sie euch verfolgen um meines Namens willen, so freut euch und hüpft, denn groß wird euer Lohn werden im Himmel. Wenn Jesus gesagt hat, die Verfolgung bringt den großen Lohn im Himmel, und du tust was, betest mich raus aus der Verfolgung, dann nimmst du den Lohn im Himmel weg. Denk mal drüber nach. Was hat Paulus geschrieben im 2. Korinther 12? Alle diskutieren die Theologen, was der Pfahl im Fleisch wohl sein könnte. Der Pfahl im Fleisch war seine Verfolgung, die er immer wieder erlitten hat. Lies den Zusammenhang und schaut das mal genau an. Und was hat Paulus gesagt? Herr nicht, Herr nicht, Herr nicht, dreimal. Und ist der Herr gesagt, nein, nein, Paulus, lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt er, darum werde ich Wohlgefallen haben an Verfolgungen, an Trübsal und an Missachtungen. Wisst ihr, wenn wir verstehen, wenn wir die Sache von der himmlischen Perspektive sehen, wisst ihr, was wir tun werden? Wir würden sagen, wisst ihr, wie ich bete für die Leute, die verfolgt sind? Herr, möge ihr Glaube stark sein, um mit erhobenem Haupt den Feinden ins Angesicht zu schauen und sie zu lieben und ihnen zu vergeben. Wir haben eine Perspektive, die so... Eine Frau, die wurde mehr als 20 Mal vergewaltigt um Jesu Willen, weil sie Christus nicht abgesagt hat. Und als ein Freund von mir, ein persönlicher Freund von mir, der mit dieser Frau redete, der sagte, stimmt das, dass du so oft vergewaltigt wurdest, nur weil du als Christin verfolgt wurde? Und die Frau sagte, ja. Und er sagte, aber wie bist du nicht verbittert und nicht zornig und wie bist du so eine wunderbare Person? Und die Frau sagte, was ist 20 Mal ein bisschen Leiden verglichen mit dem Leiden, das mein Christus auf sich genommen hat, um mich zu erretten. Der Mann war dutzendmal im Gefängnis und wurde gefoltert, wegen seines Glaubenswillens. Und mein Freund hat ihm die Frage gestellt, stimmt das, dass du doch im Gefängnis warst? Und der Mann hat gesagt, nein. Und dann fragte mein Freund den anderen, der ihn mitgenommen hat auf diese Missionsreise, wo sie Christen verfolgen, und hat gesagt, du hast mir doch gesagt, du warst oft im Gefängnis. Und der Mann stellte wieder die Frage und sagte, du hast es mir gesagt, warum sagst du zu ihm jetzt nein? Ah, sagte dieser Mann, der Herr hat mir die Gnade gegeben, mich ein paar Dutzend Mal auf eine Missionsreise zu schicken, an Orte, wo es keine Menschen, wo Menschen Jesus noch nicht kennen, ins Gefängnis. Und wisst ihr, unsere Perspektive ist einfach so, dass wir denken, Verfolgung ist etwas Negatives. Unter Verfolgung blüht der wahre Leib Christi doch auf. Die Blut der Amateure ist nichts anderes als der Samen der Erweckung. Und wenn wir um Christus willen verfolgt sind, dann sollen wir doch, wir sollen das als Ehre betrachten, für ihn leiden zu dürfen. Paulus beschreibt das, Petrus beschreibt das. Kirchengeschichte sagt, als sie Petrus kreuzigt wurden, hat er gesagt, ich bin nicht würdig, so zu sterben wie mein Meister. Kreuzigt mich doch mit dem Kopf nach oben. Von allen 12 Aposteln wurde nur einer starb nicht den Märtyrertod, und das war Johannes. Und den haben sie auch versucht, den Märtyrertod zu töten. Der starb aber nicht, dann gaben sie ihn auf die Insel Patmos. Denk mal dran. Und wie sollen wir für Verfolgte beten? Ich bete für Verfolgte, dass ihr Glauben stark ist, dass sie Christus groß machen können, mitten in der Verfolgung. Dass sie mitten unter dem Leiden vergeben, lieben können und den Blick auf die Ewigkeit nicht verlieren. Ich denke, das ist das beste Gebet, das wir für verfolgte Christen beten können. Wisst ihr, ich war in verfolgten Land und Ländern. Mir wurde die Waffe in den Kopf gesetzt. Ich musste mich völlig nackt entkleiden, weil ich verfolgten Christen half. Ich war oft in Rumänien, ich kann mich erinnern, mein Sohn war 7 Tage alt, er kam gerade vom Krankenhaus zurück und ich küsste meine Frau und ich sage, ihr Liebling, wenn ich nie wieder zurückkomme, versprich mir nur eins, dass du unseren Sohn in den Wegen Gottes aufziehst. Ich weiß nicht, ob sie mich foltern, ermorden oder umbringen oder mich zurückkommen, das weiß ich nicht, aber ich gehe. Ich war oft in kommunistischen Ländern und habe dort Gott gedient und einmal auf einer dieser Reise haben mich die Kommunisten 5 Tage lang durch das ganze Land gejagt, wie einen Hund. Ist doch schön, wenn wir für unseren Herrn leiden dürfen. So bete ich für die verfolgten Christen. Habt ihr das ähnlich gehört? Wer ist gemeint, wenn wir vom Herrn sprechen? Ist es sowohl der Vater, der Sohn oder der Heilige Geist? Das ist eine wirklich gute Frage. Also diese Dame, die grübelt sehr viel nach, die mir diese Frage gestellt hat. Die meisten Leute, wovon du meinst, das weiß ich nicht, aber die meisten Leute, wenn sie vom Herrn reden, reden sie von Jesus. Der Herr Jesus, wir haben Jesus Christus als unseren Herrn angenommen. Gott, der Vater ist Gott, Gott Jesus Christus, der Sohn ist Gott und Gott, der Heilige Geist ist Gott. Aber nach meinem Verständnis, als Herrn bezeichnen wir normalerweise Jesus. Warum? Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der wird errettet werden. Und die meisten Christen verstehen, unter Herrn Jesus. Aber wenn du unter Herr Yahweh verstehst oder Gott verstehst oder wem auch immer, fühl dich ganz frei, wem immer du als Herrn bezeichnen willst, ihn als Herrn zu bezeichnen. Wir werden jetzt Folgendes machen. Das zweite Mikrofon ist, wir werden jetzt ein bisschen Zeit nehmen, um Fragen zu stellen. Ihr habt euch das so gewünscht und ich gebe euren Wunsch nach. Wenn du eine Frage hast, dann heb mal die Hand. Daniel wird mit dem Mikrofon hingehen zu diesen Leuten, die Fragen haben. Und wenn ich die Frage beantworten kann, beantworte ich sie. Und nicht, sage ich einfach, weiß ich nicht. Okay, Daniel. Just walk. Wherever you see people raise their hand, just go and give them the mic. And turn it on, please. Bevor ihr noch mit der Frage beginnt, hört mir gut zu. Ich bin gerne bereit, Fragen zu beantworten, aber da gibt es ganz einfache Bedingungen. Erstens, ich bin Reinhard und nicht der Heilige Geist. Das heißt, ich weiß nicht alles, ich habe nicht alle Antworten auf alle Fragen. Das ist das Erste. Zweite, ich bin Mensch. In Brasilien kam eine Dame auf mich zu und die schnappte mich und die hat mich festgezwickt, so richtig gezwickt und fest. Und ich sagte, was machst du da? Und sie hat gesagt, ich glaube nicht, dass du ein normaler Mensch bist. Du bist bestimmt ein Engel. Ich will nur erzählen, ob du wirklich Mensch bist oder ob du Engel bist. Remember? Daniel war mit mir. Also ich bin Mensch, ich bin Reinhard. Und Reinhard weiß nicht alles. Und Reinhard hat zu wissen Dingen eine theologische Erkenntnis und Meinung. Diese Erkenntnis ist Stückwerk, okay? Also. Meine Erkenntnis ist Stückwerk. Das, was ich glaube, das glaube ich vom ganzen Herzen. Aber es ist Stückwerk. Ich bin mir dessen sehr bewusst. Darum, ihr könnt nicht nach Hause gehen und das, was ich sage, als die absolute Wahrheit nehmen. Ihr müsst das für euch erkennen, was ihr erkennt. Ihr müsst im Wort Gottes forschen. Ihr geht nach Hause und schaut nach, ob das, was ich wirklich sage, auch wahrhaftig so ist. Und wenn ihr nach Hause geht und zu der Entscheidung kommt, nein, was der Reinhard gesagt hat, stimme ich nicht überein, dann sagt ihr ganz einfach, ich stimme dem nicht überein. Was Reinhard gesagt hat, ich sehe das so. So einfach ist das. Es gibt Grundwahrheiten im christlichen Glauben, die glauben wir alle. Und die anderen, wenn sich die klügsten und gescheitesten Theologen nicht einer Meinung sind, was glauben wir, wenn wir sind, dass wir recht haben? Also diese Arroganz maße ich mir nicht an, okay? Mach mal die Frage. Schieß los. Also, du erzählst uns ja immer vom Herz, also dass ich Verantwortung übernehmen muss für mein Herz, meine Verletzungen, wie andere Worte auf mich wirken. Und dass ich eigentlich, wenn jemand sich über mich aufregt, nicht mein Problem, oder? Das ist ja nicht in meinem Herz, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und jetzt sagt doch Jesus einmal, aber wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, lass die Gabe liegen, bevor du zum Altar gehst und klär das ab und dann gehst du zu Gott. Und wie ist denn das dann, wenn er was gegen mich hat, aber also gar nicht in meinem Herz? Okay, also die sehr gute Frage übrigens, wirklich gute Frage. Als Jesus diese Aussage gesagt hat, hat Jesus nicht gesagt, dass wir Verantwortung übernehmen sollen für das Herz des Bruders, sondern dass wir die Beziehung wiederherstellen sollen. Das heißt, wenn in unserer Beziehung etwas kaputt gegangen ist, weil du gegen mich gesündigt hast und du etwas hast gegen mich und ich gar nichts gegen dich habe, was ist das Herz Gottes? Das Herz des Gottes ist immer wiederhergestellte Beziehung. Und es geht darum, dass ich zu dir gehe und dass ich jetzt schaue, dass in dieser Beziehung Vergebung fließen kann und Wiederherstellung. Und darum, Gott sagt nicht, übernimm du Verantwortung für den Mist seines Herzens, für den Zorn, den Ärger seines Herzens, sondern hilf ihm, dass diese Sache bereinigt wird. Das ist ein Ausdruck der Liebe und ein Ausdruck der Güte. Wenn wir zum Beispiel schauen, ich denke, Matthäus 19 ist es, da sagt es, Jesus, wenn ein Bruder was gegen dich hat, dann sprich mit ihm. Wenn er auf dich hört, hast du ihn gewonnen. Wenn nicht, nimm einen oder zwei Meter auf zwei drei Zeugnisse und alle Wahrheit beruhen. Und dann sagt Jesus, nimm die anderen mit, wenn er nicht auf die hört, stell ihn vor die Gemeinde. Wenn er nicht auf die Gemeinde hört, dann sag ihm, hier hat er keinen Platz mehr und betrachte ihn wie den Zeugnis an Heiden. Also hier sehen wir, dass Jesus sogar sagt, wir sollen ihn sogar nicht mehr Teil der Gemeinde haben. Aber was ist die ganze Geschichte? Die Geschichte ist, Jesus wünscht sich die Wiederherstellung. Jesus sagt nicht, wenn dein Bruder was gegen dich hat, dann geh hin und dann klage ihn an und sag ihm, er muss, sondern geh hin, um ihn zu gewinnen. Das heißt, das Herz des Herrn ist immer, unsere Brüder zu gewinnen. Jetzt, wenn du in deinem Herzen etwas gegen mich hast, habe ich zwei Möglichkeiten zu sagen, das ist dein Herzproblem, ist mir schnurzegal, wie es dir geht. Oder ich kann sagen, ich werde alles tun, damit ich dich gewinne, damit du wieder in guter Beziehung mit mir stehst. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich für deinen Groll in deinem Herzen Verantwortung übernehme. Sondern durch meine liebende Haltung, dir entgegenzukommen, helfe ich dir selbst, diesen Groll in deinem Herzen zu überwinden. Verstehst du das? Gibt es einen Sinn? Okay. Nächste Frage. Stört es euch, wenn ich hier sitze? Oder will ich, soll ich lieber höher umsetzen? Seht ihr mir alle? Passt, okay. Also die Frage... Daniel hat das Mikrofon, ich hab's nicht. Die Frage ist mit dem Zusammenhang mit Heilung. Ja. Ein Beispiel, da kommt eine Frau zum Heilungsanlass. Wir beten mit ihr, ist eine unheilbare Krankheit, also medizinisch gesehen. Sie hat schon einen Operationstermin und kommt vorher noch zu uns und dann sagt sie, ich nehme die Heilung jetzt im Glauben an. Dann geht sie zu dem Termin und ist sichtbar nichts passiert und lässt sich operieren. Meine Frage ist, wie weit braucht es der Glaube vom anderen? War das jetzt einfach eine Hoffnung vielleicht, glaube ich, oder wie geht man mit dem um? Sehr gute Frage. Also wirklich, um das Thema der Heilung gut zu beantworten, da würden wir jetzt wahrscheinlich 5 Stunden Lehre brauchen, okay? Aber ich gebe euch jetzt im Grunde genommen eine Kurzzusammenfassung. Erstens, wir müssen die Frage für uns klären, ist es immer absolut Gottes Wille, dass wir geheilt sind? Das ist die Grundsatzfrage, die wir klären müssen. Denn wenn wir nicht ganz sicher sind, mal, vielleicht könnte doch da irgendetwas, Gott könnte vielleicht mir etwas lehren durch diese Krankheit, dann mit diesen theologischen Einstellungen wird es schwer sein, die Heilung anzunehmen. Das ist das Erste. Zweitens, es ist ein Unterschied, ob wir für Ungläubige Kranke beten oder für Gläubige. Warum ist ein Unterschied? Denn wenn wir für Heilung beten, für Leute, die Gott nicht kennen, ist das ein Zeichen für sie, dass das Predigen des Evangeliums wahrhaftig ist. Diese Zeichen werden folgen, denen sie glauben, auf meine Hände werden sie die Hand legen. Paulus predigt das Evangelium nur in Erweisung der Kraft und der Vollmacht Gottes. Und da braucht es von dem Ungläubigen, für den wir beten, keinen Glauben. Es braucht halt nur eine Haltung, okay. Kann natürlich keine negative Abweisung der Glauben, also Unglaube. Da hängt es von unserem Glauben an. Wenn wir jetzt beten für unsere Geschwister für Heilung, dann ist es so, nach meinem Verständnis braucht es beides. Es braucht denjenigen, der betet und sagt, ich glaube, dass wenn ich bete, wird die Kraft Gottes freigesetzt. Aber es braucht auch denjenigen, der das im Glauben ergreift. Ich habe das erst zu verstehen begonnen, nachdem ich sehr oft meine Hände auf die Kranke gelegt habe und ich spürte physisch Kraft aus mir herausgehen, um zurückzuschießen zu mir. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden und ich sagte, Herr, was ist los? Und der Herr sagt, du hast Glauben, die Kraft freizusetzen, aber die haben keinen Glauben, das zu ergreifen. Und darum, grundsätzlich bin ich mag es gar nicht, wenn wir eine Standardantwort haben auf alle Fragen, denn jeder Fall ist individuell. Wir können nicht sagen, natürlich, die simple Antwort ist, irgendwo war ein Mangel an Glauben. Das ist völlig klar. Denn wenn wahrer biblischer Glauben da ist, ist auch die Heilung da. Also das ist die simple Antwort. Aber es ist oft viel komplexer. Es kann auch zum Beispiel sein, dass in einer Person die Möglichkeit zum wirklich das im Glauben erfassen blockiert ist durch falsche Herzenshaltungen. Durch Gedanken und Herzensmuster, die oft da feststecken und die man nicht loslässt. Also ich bin grundsätzlich sehr, sehr dafür, dass man nicht Schuldzuweisung gibt, aber es muss Glaube sein, das ist völlig klar. Oft ist es auch so, dass da gar kein Glaube ist. Also grundsätzlich, der Christ muss ergreifen, dass die Heilung ihm gehört. Oft ist es auch so, dass der Christ für den gebetet wird gar keinen Glauben hat und dann sind die am meisten erstaunt. Das sind so für Debbie die Lieblingswunder, wenn für Leute gebetet wird und die schildern vom Hocker, dass sie geheilt werden. Wenn der plötzlich mit dem steifen Knie ab und auf lauft und sagt, ich glaub's nicht, ich glaub's nicht, na, ich glaub's nicht, na, das gibt's doch nicht. Und dann fragen wir, wie kann der geheilt werden ohne Glauben und der andere aber nicht. Und was ich hier gelernt habe, ist, dass der Geist Gottes einfach zu bestimmten Anlässen die Gaben des Geistes freisetzt. Die Gabe der Wunderwirkung, die Gabe der Heilung, die Gabe des Glaubens. Und wenn die Gaben des Geistes aktiv sind, dann ist derjenige, der das Wunder erlebt, der wird fast überrascht. Denn durch die Gabe des Geistes ist jetzt durch mich geflossen hin zu dieser Person. Und die wurde jetzt geheilt einfach aufgrund der Aktivität einer der Gaben, der neuen Gaben des Glaubens. Also jetzt zu definitiv zu sagen, wo ist das Problem gewesen bei dieser Person, es kann vielzählig sein. Und eines der großen Probleme ist grundsätzlich das, dass wir sagen, wir glauben und wir greifen uns im Glauben, aber unser Herz hat es nicht wirklich ergriffen. Und ich denke, in den meisten Fällen ist es so, Glauben ist eine Gewissheit von Dingen, die man nicht sieht. Wisst ihr, und wenn das im Herzen nicht eine hundertprozentige Sicherheit ist, eine wirkliche Gewissheit ist, dann glaubt das Herz noch nicht. Und wir versuchen uns oft selbst zu überzeugen, dass wir eh glauben, wenn das Herz doch nicht glaubt. Denn wenn es das Herz ergriffen hat, ist es eine absolut hundertprozentige Sicherheit, Gewissheit. Da gab es eine Geschichte, die ich vor kurzem selbst gehört habe, wo eine Frau erblindet war und der Mann war aber Pastor in einer Gemeinde, wo sehr viele Heilungen geschahen. Und dann kam ein Heilungsevangelist dorthin und die Frau sagte zu ihrem Mann, ich möchte gerne, dass der Mann ins Büro kommt, in der Büro kommt und für mich betet. Nichts half, die Frau konnte ihre Sehkraft nicht zurückbekommen. Und dieser Heilungsevangelist, der auch bekannt war, dass viele Blinde sahen, der betete für die Frau des Pastoren und legte die Hände auf und er sagte, und was siehst du? Und sie sagte, ja nichts, ich bin blind. Und er sagte, was siehst du? Und sie sagte, ich sehe noch nichts. Und dann wurde dieser Mann, der für sie gebetet hat, fast etwas so sauer und er sagte, du verstehst mich gar nicht, was siehst du? Und plötzlich wurde der Frau bewusst, der Mann hat kein Interesse zu hören, was sie mit ihren physischen Augen sieht, sondern was sieht sie in ihrem Herzen. Und als sie sich in ihrem Herzen sehend sah, öffneten sich ihre Augen. Und wisst ihr, und genauso ist es. Wir sind so rational denkend erzogen worden in unserem wunderschönen Europa und dann kommen wir zu Christus und dann nehmen wir das rational denkende Lebensstil, nehmen wir mit hinein in unsere Beziehung mit Jesus. Aber da geht es nicht rational, da geht es vom Herzensglauben her. Und darum, wir müssen unsere Herzen überzeugen, dass wir tatsächlich in Christus heil sind und ehrlich genug sein. Ich sage immer folgende Aussage. Eines der schwierigsten Dinge scheint es zu sein für Christen, ganz ehrlich den Unglauben ihres eigenen Herzens zu konfrontieren. Wir sagen viel lieber, ich glaube, als zu sagen, um Himmels Willen, mein Herz ist ungläubig. Weißt du, und ich denke, wir müssen einfach ehrlich damit umgehen. Denn wie kann ich ein ungläubiges Herz verändern, wenn ich gar nicht zugebe, dass das Herz in Wirklichkeit das noch nicht ergriffen hat? Und meine lieben Freunde, immer wieder werde ich gefragt, ist es Unglaube, zum Arzt zu gehen? Und Christ soll doch nicht zum Arzt zu gehen. Hör zu, der Arzt hat das Gleiche vor, was Gott vorhat, dich gesund zu kriegen. Denke mal darüber. Für mich ist es viel schlimmer, eine Theologie zu haben, zu sagen, ah, Gott will nicht immer heilen, weil er mich was lehren will, und dann gehe ich zum Arzt. Das ist Rebellion. Wenn du glaubst, dass Gott deine Krankheit will, dann sollst du auf keinen Fall zum Arzt gehen. Denn dann ist jeder Arzt ein Rebell gegen Gott, der versucht, das zu wegmachen, was Gott will, dass du haben willst. Darum, wenn du zum Arzt gehst, geh zum Arzt, mach dir keine schlechten Gedanken und sag einfach, mein Herz glaubt noch nicht. Ich bin unterwegs auf dieser Reise, wo mein Herz ist absolut erfasst. Und bis das Herz ist erfasst, dann bin ich doch dankbar, dass es gute Ärzte gibt. Wir schießen die Hände hoch. I would like to ask, but in English. Where are you? Here. Oh. Hey! Okay. This is the lady you couldn't have babies, and now she has two children because she convinced her heart. Yay! Hey! I would like to ask about the Bible. Actually, what do you think about both translation, the quality of the translation? Because I remember you in the many teaching, you said that sometimes words mean something different than actually we can read. I mean, from the Greek and from Hebrew. And also about the contents of the Bible, because I heard that, for example, in different countries, they have maybe some other book, some additional book, and it was kind of manipulated through the past. I mean that someone decided that some books were deleted because they were not written under the inspiration of Holy Spirit. So yeah, if you could just tell something. Wow, was für eine Frage. Sie hat gesagt, das erste Mal, was ich von dir wissen möchte, ist über die Bibel. Denn du sagst oft, dass manche Bibelsätze schlecht übersetzt wurden, weil es im Urtext eigentlich was anderes bedeuten sollte. Und das Zweite ist, was denkst du über die Bibel? Weil da gibt es gewisse Bibel in anderen Ländern zum Beispiel, die haben nicht alle 66 Bücher, die wir in unserer Bibel haben. Und da wurden Dinge rausgenommen oder auch zum Beispiel, das hat sie jetzt nicht gesagt, die Apokryphen zum Beispiel. Was ist jetzt wirklich die Bibel? Okay, das war eine gefährliche Frage, um Himmels Willen. Bei unserer Schule des prophetischen Übernatürlichen, das ist meine Schule, da kann ich sagen und machen, was ich will. Aber hier bin ich bei einer Konferenz in der Schweiz, wo 600 Leute sind. Und wenn ich da jetzt was sage, das euch nicht gefällt, dann lasst mich zitter heute vielleicht am Sofa schlafen. Okay, ich werde die Frage beantworten. Erstens, Worte verändern sich über die Jahrzehnte, nicht einmal Jahrhunderte. Über die Jahrzehnte verändern sich die Worte. Was das Wort heute bedeutet hat, hat dasselbe Wort vor Jahrzehnten nicht bedeutet. Das ist das Erste. Und dadurch müssen wir auch verstehen, dass viele der Worte, die damals übersetzt wurden in der Bibel, heute eine andere Bedeutung haben. Das ist ganz einfach so, Worte verändern sich. Zweitens, Hebräisch und Griechisch ist eine sehr reiche Sprache. Da gibt es viele Dinge in der Bibel, die kannst du nicht einfach ausdrücken. Mit einem einfachen Wort. Aber es muss doch ein Wort gesucht werden, gefunden werden, um es auszudrücken. Ich hab den großen Segen, muss ich so sagen, dass ich einen sehr, sehr, sehr engen Freund habe, der 21 Sprachen spricht. Warum spricht er 21 Sprachen? Er ist seit mehr als 30 Jahren Bibelübersetzer. Der übersetzt die Bibel aus dem Griechischen, Hebräischen, Aramäischen in verschiedene Sprachen der Welt. Und immer wenn ich dann Dinge brauche vom Urtext, dann wende ich mich an ihn. Ich bin jetzt selbst gar nicht so schlau. Und dann wende ich mich an ihn und er hilft mir. Und genau das ist oft das Dilemma, weil das Hebräische oder das Griechische drückt etwas aus, das man nicht einfach nur in einem Wort ausdrücken kann. Man müsste das erklären oder umschreiben. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass es für mich absurd ist, die Bibel zu lesen ohne den Heiligen Geist. Das ist die erste Sache. Absurd! Denn du kannst die Bibel, egal in welcher Sprache du sie liest, du kannst nicht das ergreifen, was der Geist Gottes dir sagen will, ohne ihn. Und es hat keinen Sinn, die Bibel einfach so zu lesen und denken, das ist das Wort Gottes. Sondern wir brauchen den Geist Gottes, der uns die Sachen lebendig macht und der uns die Sachen vermittelt, der uns Leben vermittelt. Selbst die Bibel sagt, das Wort tötet, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Also wir müssen grundsätzlich lernen, dass wir ohne den Geist Gottes die Bibel gar nicht aufschlagen sollen. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich die Bibel aufschlage, das Erste, was ich tue, ist, Geist Gottes, ohne dich hat das keinen Sinn, dieses Buch überhaupt in die Hand zu nehmen. Ich brauche dich. Erkläre es mir, hilf mir zu verstehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und darum, wenn ich zum Beispiel, wenn Dinge mich ergreifen, wenn mir ein Vers anspricht in der Bibel, was tue ich dann? Ich studiere wir haben ja nicht einmal einen Urtext, meine lieben Freunde. Wisst ihr das? Da gibt es über 30 Urtexte. Einen Urtext, der wirklich der Urtext war, der existiert gar nicht. Das wurde einfach übertragen. Und daher brauchen wir den Heiligen Geist und wir müssen die Bibel studieren. Das heißt, viele Dinge verstehen die Bibel gar nicht, weil wir nicht gelernt haben, im Zusammenhang die Bibel studieren. Weil wir nicht gelernt haben, in welche Kultur hinein wurde etwas gesagt. Weil wir die Fragen nicht stellen, wer hat was gesagt, zu wem und was wollte damit ausdrücken. Um die Bibel wirklich zu verstehen, müssen wir uns diese Fragen immer einfach stellen. Also wir lesen sie mit dem Heiligen Geist, wir studieren sie in Zusammenhänge und wir stellen uns die Frage, in welcher Kultur hin wurde das geschrieben und wer hat das gesagt? Und die Frage jetzt, ob diese 66 Bücher die Bücher sind, die jetzt Gott in der Bibel haben wollte, die Frage kann ich nicht beantworten, denn es gibt Theologen, die sind viel klüger als ich, die sind nicht Katholiken. Ich habe zum Beispiel mit einem Experten gelegt, einen Top-Bibel-Übersetzer und tiefen Theologen, der ist 100% überzeugt, dass die Apokryphen Teil des inspirierten Wortes Gottes sind. Paulus hatte nicht nur zwei Briefe in der Korinther geschrieben, wo sind die anderen? Und wir dürfen keine Angst haben, uns mit diesen Fragen ehrlich auseinanderzusetzen. Die Bibel, die wir haben, die wird generell als die Bibel anerkannt. Und ich sage jetzt eine Aussage, bitte zitiert die nicht einfach so, ohne in dem Zusammenhang, in dem ich sie sage. Die Bibel ist nicht Gottes Wort. Und ich möchte euch erklären, warum. Hat Gott die Bibel inspiriert? Ja. Aber was geschieht, wenn wir sagen, die Bibel ist Gottes Wort? Wir singen Lieder, wie auf Englisch gibt es ein Lied. He gives and takes away, blessed be his name. Er gibt und er nimmt, gelobt sei der Name des Herrn. Und als ich mal zu einem Gemeinde-Lobpreisleiter gesagt habe, warum singst du so einen Quatsch doch? Ja, das ist das Wort Gottes. Moment, das ist nicht das Wort Gottes, das hat Hiob gesagt. Hiob hat doch die ersten 37 Kapitel viele Dummheiten gesagt, wo selbst Gott ihn dann wieder Gott hat ihn getadelt. Gott hat Hiob getadelt für die Dinge, die er gesagt hat. Also ist es in der Bibel? Ja. Ist es das Wort Gottes? Nein, es ist das Wort des Hiobs. Hiob hat das so gesagt, er wurde dann getadelt. Und was sage ich damit? Ich möchte damit sagen, wenn ich ein Buch schreibe, wo Rainer der Autor ist, und in dem Buch, wo Rainer der Autor ist, schreibe ich hinein, und Daniel sagte dann, bla bla bla bla bla bla bla, ist das mein Buch? Ja. Sind die Worte, wo ich ihn zitiere, meine Worte? Nein. Ich habe ihn zitiert, warum? Ich habe mir was gedacht dabei. 1. Korinther 10 sagt klipp und klar, diese Dinge wurde aufgeschrieben, damit wir lernen können von denen. Und wenn wir jedes Wort, das drin ist in der Bibel, jetzt so sagen, das ist das Wort Gottes, das ist das, was Gott sagt, dann haben wir so viele Probleme und werden wir mit unserem Christenleben nicht gut zurechtzukommen. Und ich sage euch, warum? Was steht in den Psalmen? Herr, schlage ein die Zähne meiner Feinde. Steht drinnen. Steht drinnen. Ist das das Wort Gottes? Will Gott, dass die Zähne unserer Feinde eingeschlagen werden? Aber weil wir niemals uns gewagt haben, die Aussage überhaupt zu tätigen, ist die Bibel das Wort Gottes oder nicht? Weil dann kreuzigen uns ja alle religiösen Menschen sofort an Ort und Stelle. Sind wir oft so konfus, wenn wir die Bibel lesen. Und darum, wenn wir aber verstehen, dass Gott will ja, dass diese Sachen drin sind, damit wir was lernen können, natürlich. Alle diese Dinge, die lernen wir, indem wir lernen zu studieren, mit dem Heiligen Geist in die Bibel heranzugehen. Auch lernen, dass nach dem Kreuz sich alles geändert hat und vor dem Kreuz nicht. Und wisst ihr, Leute, die zum Beispiel mir dann Fragen stellen und sagen, Reinhard, aber das und das und das, Jesus hat das so gesagt und du sagst das Gegenteil. In dem Augenblick, wo ich zu ihnen gesagt habe, Jesus sagt auch, du sollst die Hand abhacken und das Auge ausreißen, wenn ich dich zum Sündigen bewege. Kein Christ hat je noch zu mir gesagt, das ist das Wort Gottes, morgen hacke ich mir die Hand ab. Und ich habe gestern gesündigt mit meiner Hand. Wir würden lachen über diese Sachen. Aber den, der sagt, Moment einmal, wir nehmen die Bibel als totes Buch im Grunde genommen, anstatt Leben zu finden in ihr. Und wisst ihr, ich habe auf meiner Schule des prophetischen Folgens gesagt, ich verwende so viel Zeit damit, einzelne Aussagen zu Jesus raufzunehmen und dann macht ihr alles mögliche verrückte Sachen. Aber ihr nehmt euch gar nicht die Zeit, zu den Füßen Jesus zu sitzen und von ihm zu lernen. Schauen wir mal, wie Jesus das Leben gelebt hat. Warum lesen wir die Evangelien nicht so und sagen, Jesus, wie hast du uns vorgelebt? Du hast uns vorgelebt zu lieben, du hast uns vorgelebt geduldig zu sein, du hast uns vorgelebt Frauen zu ehren, du hast uns vorgelebt nicht dich dienen zu lassen, sondern zu dienen. Jesus als Modell für unser Leben, das brauchen wir mal. Und die Dinge, die wir nicht verstehen, weil sie nicht in das verbrachte Werk des Kreuzes sind, hineinpassen, da können wir mal ruhig sagen, Heiliger Geist, erklär du mir dich da. Also die Bibel ohne den Geist Gottes zu ergreifen, dann machen wir kaputt. Denke mal, mit der Bibel in der einen Hand, mit dem Schwert in der anderen Hand, haben wir die Leute umgebracht. Denke mal, Gemeinde werden nicht gespalten, weil die Leute nicht übereins sind über gewisse Dinge, sondern weil sie sich über Bibeltexte nicht eins sind. Denk mal, die Christen hauen sich den Schädel ein, weil der eine sagt, so steht es geschrieben, und der andere sagt, nein, so steht es geschrieben. Und dann wollen wir die Bibel als Basis nehmen und haben nicht einmal die Liebe Gottes in unserem Herzen ergriffen. Und daher, wir müssen sehr aufpassen, dass wir durch die Bibel nicht zu harten religiösen Menschen werden, sondern wenn ich durch die Bibel nicht zu einer liebenden, innigen, herzlichen Beziehung zu Gott komme, durch Jesus Christus, dann was hat die Bibel dann in mir bewirkt? Und wenn ich die Bibel lese, dann lese ich nicht als theologisches Meisterwerk, sondern ich lese sie als Liebesbrief zum Vater, zu mir, der mein Herz ergreifen will, der mich mit seiner Liebe völlig ergreifen will. Und ich liebe die Bibel über alles. Ich kann mir nicht vorstellen, einen Tag zu sein, ohne mich mit der Bibel zu befassen. Ich liebe die Bibel. Ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe Verse auswendig zu lernen. Ich habe tausende Verse in meinem Herzen abgespeichert. Die habe ich auswendig gelernt. Aber wenn die nicht leben sind, sind sie eigentlich wertlos. Und das sage ich zum Beispiel immer wieder. Ich sage Folgendes. Wenn du in deinem Körper Heilung brauchst, hilft es dir nicht, noch weitere 10 Bibelverse auswendig zu lernen über Heilung. Und genau das ist nach meinem Verständnis schiefgegangen mit der Glaubensbewegung. Kenneth Hagin hat etwas mit Gott erlebt und die anderen haben es zu einer Technik gemacht. Ganz einfach zu einer Technik. Wenn ich 20 Bibelverse über Heilung jeden Tag auswendig lerne und vor mir herplappere, dann werde ich geheilt. Und was geschieht? Wir werden nicht geheilt und wir werden frustriert. Wir sagen, Glaube funktioniert nicht. Glaube funktioniert, wenn er im Herzen ist. Und wir können nicht das, was Kenneth Hagin mit Gott erlebt hat, zu einer Technik umwandeln. Das dürfen wir nicht tun. Und darum, es ist viel wertvoller, die Offenbarungen des Wortes Gottes auf unser Herz zu schreiben, als irgendwelche Sachen nur einfach auswendig zu lernen, die nie in unserem Herzen sind. Ob die 66 Bücher genügend sind, es gibt Theologen, die sagen nein, es gibt andere, die sagen ja. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich liebe meine Bibel. Ja, ich spreche Türkisch, deswegen. Okay. Okay, Sie sprechen nur Türkisch, ja? Nein. Ich kann übersetzen. Okay, okay. Ich komme aus der Türkei. Ich habe auch in Religion gelebt früher. Dann in Deutschland habe ich, Jesus hat mich gefunden, aber trotzdem, ich lebe immer noch in Religion, bis ich Ihnen kennengelernt habe. Danke, sag du zu mir. Ich bin ja dein Bruder, bis ich dich kennengelernt habe. Ja, habe ich nicht Religion gedacht, bis ich Ihnen kennengelernt habe. Danke. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Danke. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Mach mal. Sie denkt auch, dann jetzt meine Frage, was soll ich machen jetzt? Du bist so süß. Ich weiß auch nicht, was du machen sollst. Ich weiß manchmal nicht einmal selbst, was ich machen soll. Ich meine, das Beste, was du machen kannst, ist einfach eine intime Beziehung zu Jesus zu entwickeln. Jesus bringt uns zum Vater. Es gibt keinen einzigen anderen Weg. Der einzige Weg zu Gott als unseren Vater ist Jesus Christus. Und das Beste, was ich dir jetzt mal vor, ich gebe dir mal meinen persönlichen Rat. Nimm dir einmal eine Zeit, ganz mit Ruhe die Evangelien durchzulesen und nimm dir Jesus als Modell. Was bedeutet das? Versuche nicht alles, was Jesus gesagt hat, zu verstehen, sondern schau, wie er das Leben gelebt hat. Denn Jesus kam, um unserem Vater zu sein. Du siehst Gott nur durch Jesus. Wir versuchen Gott im Alten Testament zu finden, wir versuchen Gott dort zu finden, da zu finden und wir schauen nicht auf Jesus. Jesus ist das Unsichtbare, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, du nimmst dir jetzt mal eine Zeit und du liest die Evangelien durch und du schaust nur, was Jesus gemacht hat. Wenn der Kranke zu ihm kam, was hat er gemacht? Er hat ihn gesund gemacht. Wenn die Frau in Ehebruch zu ihm kam, Johannes 8, was tat er? Er hat sie nicht verdammt. Jesus verdammt nicht, er vergibt. Als die Jünger gestresst waren, was hat er gemacht? Er sagt, schaut durch die Blumen, schaut durch die Vögel. Vater sagt sie doch um euch. Und wenn wir Jesus mal schauen, wie er das Leben repräsentiert hat, wie er es gelebt hat, wie er es vorgezeigt hat, und dann jedes Mal innehalten und sagen, so ist Gott, dann bekommen wir eine Beziehung zu Gott, die so ist, wie sie will, dass, wie er will, dass sie sind, dass sie ist. Also mein Rat ist, schau auf Jesus, lerne Jesus kennen. Und in der tätigen Zeit sag einfach, Jesus, ich will dich richtig kennenlernen. Offenbar dich mir, zeig dich mir. Und wenn du lernst, je besser du Jesus kennenlernst, desto mehr wirst du sehen, dass Jesus war alles andere, nur nicht religiös. Jesus war vergebend, er war liebend, er war umarmend, er war gütig, er war geduldig. Er hat gesagt, verdammt nicht, er hat am Sabbat die Leute geheilt, wenn sie so gekümmert hat. Er hat aus Mitgefühl den Leuten das Brot vermehrt und die Fische vermehrt, weil er nicht wollte, dass sie verschmachteten am Nachhauseweg. Und wenn du Jesus kennenlernst durch die Evangelien, dann wirst du auch Gott so richtig kennenlernen und dann wirst du sehen, dass ja Gott so viel besser ist, als die Religion uns gesagt hat, dass er ist. Okay? Ich habe auch eine Frage hier. Ja, liebe Leute, der Daniel geht am Mikrofon durch. Also wenn er nicht auf eure Frage reagiert, ihr müsst auf ihn sauer sein, nicht auf mich. Ich habe nur mein Mikrofon. Frag mal. Ich habe das persönliche Herzfragen. 2001, ich habe mich ja bekehrt und Jesus hat mich gefunden. Ich war islamisch geschleiert und so. Durch das Traum habe ich mein Leben Jesus gegeben. Der Heilige Geist war von Anfang an mein bester Freund, ist immer noch mein bester Freund. Bis 2013, ich habe echt alles erlebt, was Apostelgeschichte steht. Ja, ich habe so geglaubt, so wie du. Seit letztes Jahr das höre. Ich habe mit dir letztes Jahr mit dem Predigt angefangen. 2013, ich habe meinen 28-jährigen Sohn verloren. Und da habe ich zwischen mir und Vater ein Herz gebrochen erlebt. Und ich höre ja auch deine Predigen, wir sollen ja die Früchte nicht gucken, wir sollen ja die Wurzel gucken. Ich habe einfach zwischen Vater und mir diese Vertrauen, so kindliche Vertrauen, was ich früher gehabt habe, die habe ich nicht mehr. Versuche ich durch sowieso nicht, wenn ich was bekomme vom Herrn, dann bekomme ich auch. Aber das Wurzel in tief in meinem Herzen, das Schmerz, ich bin auch geheilt, ich blute nicht mehr. Ich habe immer morgens aufgestanden, dieser Schmerz vom Herzen ist geblutet. 8 Monate lang habe ich das erlebt. Aber seit 8 Jahren, dieses zwischen meinem Papa, dieses zerbrochene Herz. Und ich drehe um in meinem Herz, ich mache Meditation. Und wo ich letztes Jahr nicht gehört habe, bis dahin, bis 2013, ich habe echt immer so gestanden in Gemeinden, die Schwestern, ich war die schwarze Schafe, ich habe nie einverstanden. Und nach meinem Sohn, ich habe gesagt, okay, dann ist so, dann nehme ich auch so. Und diesem Lobpreis, Gott hat gegeben, Gott hat genommen, ich war nie einverstanden. Ich habe gesagt, das ist Quatsch. Von Anfang an habe ich das nicht gesagt. Und das heißt, der Gott hat meinen Sohn gegeben, hat meinen Sohn wieder genommen. Sag ich, babbelabab, die gibt sowas nicht. Und dann habe ich irgendwann mal nach meinem Sohn abgegeben, diesem geistlichen Leben. Und dann habe ich dich letztes Jahr, also ich weiß nicht, wo ich das bekommen habe, sage ich, dieser Mann spricht über meinen Geist und meine Seele. Ich muss mich unbedingt mit ihm Kontakt haben. Und wenn ich mit ihm komme und ich möchte sagen, Jesus, Jesus, ich möchte wieder diesem tiefen Herzen, dieser Wurzel, diesem Stachel in meinem Herzen, das muss raus, dass ich wieder mit dir diese Vertrauen zu haben, diese kindliche Glauben und Vertrauen, das habe ich nicht so, wie ich früher gehabt habe, vor 8 Jahren. Und das muss raus in meinem tiefen Herzen. Und ich sagte, okay, Herr, ich werde in Rainer gehen. Und weil du gehst ja Himmel und hoch und so einfach so, wie du sagst. Ich bin seit 20 Jahren Christ. Ich komme nicht in Himmel einfach und so. Ich komme in Ruhe. Ich lasse mein Herz in Ruhe. So, sitze ich auf meinem Couch, sitze ich einfach so in die Ruhe. Und dann machen wir deine Meditation mit meinem Sohn schlafen gehen. Der ist jetzt mittlerweile, ich habe 8 Pflegekinder. Und sind meine Kinder, da macht die Luca liebt so sehr gern, ja, und machen wir das auch. Aber ich drehe einfach über diesen Stachel, tief in meinem, das muss raus, das muss raus. Und allein schaffe ich nicht, mit dem sprachhaltigen Geist. Okay, zuerst einmal, meine Liebe, das Erste, was ich dir hier sagen möchte, ist, dass eines der großen Probleme, die du hast, ist, dass du in deinem Herzen nicht die Sache gelöst hast, dass vielleicht Gott irgendetwas damit zu tun haben könnte. Und das müssen wir lösen. Und viele Leute, wir haben eben so verkorkste Theologien, dass mein Sohn ist jetzt, ich habe meinen Sohn verloren, das ist sehr tragisch, da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen. Das ist traumatisch und tragisch und schmerzhaft. Aber was viele Menschen nicht verstanden haben, ist Folgendes. Die Bibel sagt uns klipp und klar, dass die Himmel gehören dem Herrn, aber die Erde, die hat er den Menschenkindern übergeben. Gott hat uns die Erde übergeben und da wir als Menschen für die Erde Verantwortung haben, richten wir als Menschen dieses Chaos an. Ja, aber warum greift Gott nicht ein? Wenn ich ein Haus habe, bin ich der Besitzer des Hauses. Wenn ich dir das Haus vermiete, dann lebst du in dem Haus. Wenn du dem Haus andere verletzt, tötest oder kaputt machst, hat das gar nichts mit mir zu tun. Weil du ja das Haus von mir gemietet hast. Und wir haben von Gott die Erde als überbekommen, wir sind dafür verantwortlich. Und auf dieser Erde geschehen furchtbare Dinge, die sind schmerzhaft. Und warum Gott nicht einschreitet, ist eine ganz simple Sache. Wenn Gott jetzt die Erde, die er uns Menschen übergeben hat, einfach überall einschreitet, dann ist nicht ein Gott, der fair und gerecht ist. Und Gott ist gerecht. Gott hat gesagt, ihr habt Verantwortung über die Erde, ich überlasse sie jetzt euch. Und wir sind diejenigen, die so viele Sachen kaputt machen. Wir sind diejenigen, die so viele Sachen versauen. Und am Ende der Zeit wird Gott von uns Rechenschaft fordern, von jedem Menschen. Und wenn wir mal verstehen, dass Gott hat nichts zu tun mit dem Leid auf dieser Welt, gar nichts zu tun, überhaupt nichts. Das ist einfach aus diesem einen Grund, weil wir Menschen so viel Leid verbreiten. Jetzt, ich sage wir als generell, als global. Das ist das Erste. Das heißt, plötzlich ist nicht mehr Gott, der die Schuld hat an dem Chaos, was wir erlebt haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du wirst diesen traumatischen Schmerz in deinem Herzen nur dann los, wenn du ihn überschreibst. Und das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Gedanken in deinem Herzen und die Gefühle, die sind Energie. Heutzutage ist das ganz leicht. Mit technischen Geräten kann man die Energie des Herzens messen. Bis zu einem Meter weit kannst du die elektromagnetische Energie des Herzens messen. Da das Herz mit Gedanken zu tun hat, 1. Mose 6, Vers 5, das Denken und Trachten und Sinnen ihres Herzens war immer fort böse, also wir denken von unserem Herz, wir fühlen von unserem Herz, das ist jetzt die Energie und Energie ist Masse. Und alle, die ein bisschen Physik und Quantenphysik studiert haben, die werden das verstehen. Masse kann nicht eliminiert werden, sie kann aber verändert werden. Und genau hier müssen wir ansetzen. Wir versuchen, unsere Gefühle und unsere Gedanken zu eliminieren. Die können aber nicht eliminiert sein. Masse kann aber immer verändert werden. Und daher, was wir tun müssen, wir müssen in unser Herz hinein, wir müssen diesen Schmerz in die Augen schauen, wir müssen diesen Schmerz erleben in unserem Herzen und dann müssen wir ihn verändern. Und wie können wir den verändern? Wir können den verändern, indem wir unsere Gedanken jetzt auf das fokussieren, was gut ist, was lieblich ist und was uns in dieser Zeit Gutes tut. Es gibt eine Dame in Amerika, die heißt Dr. Terry Speed, die ist eine Ärztin, die hat die unheilbarsten Krankheiten geheilt zu sehen, nur indem sie die Herzensgedanken und Erinnerungen verändert hat. Ohne Jesus Christus, ohne Gott. Warum? Denn die hat herausgefunden, dass indem unser Herz die Dinge neu beschreibt und neu definiert, werden von dem Herz aus elektromagnetische Stöße an das Gehirn gegeben und das Gehirn verändert sich sogar, die Struktur des Gehirns und die DNA verändert sich. Das heißt, mein ganzer Körper kann sich verändern, mein ganzes Wesen und meine Gefühle können sich verändern. Aber was tun wir? Herr, ich will den Schmerz nicht, nimm ihn mir weg. Herr, ich will das nicht mehr spüren, das tut zu weh, ich habe meinen Sohn verloren. Anstatt den Schmerz anzuschauen und dann dort hineinzugehen und dann die Liebe Gottes dort hineinzubringen. Und wenn wir den verändern, nämlich den Traumaschmerz in einen Liebesschmerz und in Liebesgefühle, dann wirst du diesen Schmerz loswerden. Und nur so, er geht nur so, wegen dem er umschrieben und umprogrammiert wird, nicht eliminiert wird. Aber wir wollen ihn eliminieren. Er will ihn loslassen, weg damit. Nein, er muss umschrieben werden, umprogrammiert werden. Umprogrammiert. Schau her. Du gehst nach Hause heute, machst du deine Augen zu und dann fühlst du diesen Schmerz. Also du verknüpfst dich mit diesem Schmerz. Und wenn dieser tiefe Schmerz in dir ist, dann machst du, wie immer du es am liebsten machst, aber du kannst, ich gebe dir nur einmal ein Beispiel, okay? Inmitten in diesem tiefen Schmerz, da sagst du, Jesus, ich danke dir, dass du mich so bedingungslos liebst hast, auch wenn ich meinen Sohn verloren hast. Du umarmst mich, du trägst mich, du umhüllst mich, du bist gütig, du bist gut, du lässt mich nie los, deine Liebe für mich hat sich nicht verändert. Und wenn du durch diese klaren, fokussierten Gedanken in dein Herz hineinschreibst, wirst du diesen Schmerz überschreiten. Das sind wissenschaftlich ganz klare Beweise. Wir bräuchten 3 Tage nur, um über das Herz zu reden. Aber mach das heute Morgen und du wirst mir eine Message schicken, wie dein Herz sich verändert hat und wie du den Schmerz losgeworden bist. Nur bevor du die Frage stellst, wo ist jetzt die, meine Liebe, die bei der Mentoring-Gruppe dabei ist, ich habe dir versprochen, ich werde mit dir reden. Wo ist sie? Zeig mal kurz auf. Wo bist du? Wir haben eine Dame, die ist gestern zu mir gekommen, die ist bei unserer Mentoring-Gruppe dabei und die hat gesagt, sie möchte mit mir noch reden. Ich habe mir meine Zeit versprochen. Dann war sie hinten ein Buch unterschreiben, aber da waren so viele Leute. Wo ist sie denn? Bist du nicht hier? Da, hör zu. Egal, um wie viel Uhrzeit ich nach Hause gehen will, du lässt mich nicht nach Hause gehen, okay? Ich habe dir meine Zeit versprochen, ich gebe dir meine Zeit. Also du musst mich schnappen, okay? Schnapp mich, lass mich nicht los. Okay, jetzt darfst du deine Frage stellen. Also es geht um die Taufe und da sind mir 2 verschiedene Versionen zu Ohren gekommen, sozusagen. Und zwar, man soll taufen. Dass man soll taufen im Vater, Sohn und Heiliger Geist und andere sagen, nein, nur in Jesus. Und jetzt ist die Frage, was ist richtig? Kommt es darauf an? Ach, die verkorkste Religion. Genau. Um Himmels Willen. Du bist falsch getauft worden, du wurdest nicht auf den Namen Jesus getauft. Weil Jesus hat gesagt, in Markus Kapitel 16, taufe sie auf meinen Namen. Eieieiei, was hat die Religion alles verkorkst und kaputt gemacht und versaut? Hör zu, meine Liebe. Hat Jesus gesagt, dass sie taufen sollen auf seinen Namen? Ja, hat er gesagt. Nur was bedeutet das, ist die Frage. Wir haben die Dinge, die Leben bedeutet haben, zu einer religiösen Floskel gemacht. Wir denken, dass die Worte im Namen Jesus machen das aus. Aber gar nicht, das hat hier Jesus gar nicht gemeint. Was hat Jesus damit gemeint? Johannes der Täufer hat getauft. Wie hat er getauft? Auf seinen Namen. Jesus hat gesagt, zu taufen wie? Auf seinen Namen. Das bedeutet niemals einfach die Worte wohin anzufügen. Ich habe jetzt am Wochenende ca. 30 Leute getauft. Hör zu, damals war die Taufe etwas ganz Gewöhnliches. Nicht nur Jesus und Johannes der Täufer hat getauft, Rabbis haben getauft. Das war ganz normal, wenn du einen neuen Rabbi gehabt hast, dem du nachgefolgt bist, dann wurdest du getauft auf seinen Namen. Für die Taufe war so Teil des jüdischen Lebens damals, dass es für sie ganz normal war, sich taufen zu lassen, auf den Namen des Rabbis. Und was hat das bedeutet? Das hat Folgendes bedeutet, von diesem Augenblick an ist dieser Rabbi jetzt mein Lehrer und mein Meister. Von diesem Augenblick an folge ich ihm nach. Und wie Jesus gesagt hat, tauft sie auf meinen Namen, hat Jesus damit Folgendes ausgedrückt. Ihr tauft sie nicht einfach nur, sie folgen nicht euch nach, sondern ab diesem Augenblick bin ich ihr Lehrer, bin ich ihr Meister, weil sie sind auf meinen Namen getauft. Das sind Leute, die werden getauft, ich taufe dich im Namen Jesus und die folgen niemals Jesus nach. Denken mal. Das heißt, taufen auf den Namen Jesus heißt, taufen dahin, dass er ab jetzt dein Lehrer, dein Meister, dein Herr ist und du bist der Nachfolger. Ob die Worte jetzt gesprochen sind oder nicht, die haben ja gar nicht die Bedeutung. Die Bedeutung ist, wurdest du auf ihn getauft, das heißt, er ist jetzt, in dem du begraben bist, in dem du nachfolgst und in dem du Leben lebst. Aber da gibt es Leute, die bestehen drauf, dass die Formel wurde nicht so angewendet, bitte tauf mich noch einmal. Ich habe viele Leute wieder getauft. Und ich sage den Leuten, wenn dich das so belastet und du gern getauft werden willst, noch einmal, ich mache es dann so, wie du es willst und sag die Formel, die du willst. Das Wichtigste ist, folgst du Jesus nach, hat Jesus dein Leben ergriffen und bist du auf ihn hingetauft. Die wurden in Christus hineingetauft. Bitte gerne. Nochmal zur Frage, Thema Heilung. Wenn ich im Glauben annehme, dass ich geheilt bin, und das heißt im Hebräer, ach, jetzt habe ich meine Brille ausgezogen, da heißt es doch, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und wenn ich das jetzt wirklich im Herzen, im Glauben annehme, also nicht im Kopf, sondern weil es halt schon vielleicht durch einen Prozess, also ich würde jetzt mal sagen, so ist, und ich glaube das, aber sehe es noch nicht, und dann gehe ich aber jeden Tag hin und mache mein medizinisches Ding weiter. Also für mich ist das wie wenn ich zerrissen werde oder so. Ja. Und das ist meine Frage. Da verstehe ich sehr gut. Hör zu einmal. Wie heißt du? Rabea. Rabea. Rabea, was für ein schöner Name. Danke. Hör zu, meine liebe Rabea. Erstens einmal, jeder muss nach seinem eigenen Glauben leben. Ich kann nicht nach deinem Glauben leben und ich kann nicht erwarten, dass du nach meinem Glauben lebst. Da gibt es Menschen, die sagen, es ist für mich unvereinbar zu sagen, ich glaube und ich nehme noch Medikamente. Smith Wigglesworth zum Beispiel, einer meiner großen Glaubenshelden, der Mann hat so gelitten, dass er sich jahrelang nachts am Boden gewälzt hat und sogar oft im Blut gewälzt hat. Und der Mann hat folgendes gesagt, nie wieder ein Messer meinen Leib berühren. Niemals. Der Mann hat sich geweigert, ärztliche Hilfe anzunehmen und das war seine Glaubensüberzeugung. Und was ich dir sagen kann, ist, dass erstens, du musst innerlich zufrieden kommen. Das ist das Wichtigste. Wenn du in deinem Herzen sagst, ich werde nicht sagen, ich glaube, weil ich wirklich glaube und nehme noch ärztliche Hilfe an, du musst das mit dir selbst im Herzen zurechtkommen. Ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst. In deinem Herzen muss die Überzeugung sein. Aber eins wissen wir gar vom Wort Gottes her, dass der wahre biblische Glaube eine Sicherheit ist im Herzen. Ein Sichersein der Dinge, die man nicht mit äußeren Augen sieht. Das ist der wirkliche biblische Glaube. Wenn du es im Herzen ergriffen hast und du deswegen sagst, ich nehme keine ärztliche Hilfe mehr, denn damit bin ich im Zwiespalt. Das musst du für dich so entscheiden. Das kann niemand für dich entscheiden. Jetzt wird es ja noch komplizierter. Also der Levi ist ja jetzt schon 11. Als der ein Baby war, haben wir manche Schritte einfach im Glauben gemacht als Eltern. Weil er konnte ja gar nicht reden oder halt sich dazu vielleicht gar nicht entscheiden. Aber wenn ich jetzt praktisch als Eltern in der Verantwortung stehe, wann gebe ich das dann sozusagen vielleicht auch ab oder so? Weil im Prinzip, ja, ist das ja ein Prozess. Es ist, als Eltern ist das natürlich ganz eine andere Sache, weil plötzlich sind wir verantwortlich für unsere Kinder. Ich hab einen geistlichen Kinderbibliothek in Brasilien. Und einer dieser Ehepaare, die haben auch zwei Kinder. Und die erste Reaktion ist, wenn bei den Kindern was schief läuft oder krank sind, die laufen zum Arzt. Und die haben auf unseren Clayton aufgeschaut, während wir eine Woche unterwegs waren. Und dann rief sie mich an und sagte, ich muss gehen zum Arzt. Weil ich habe gesagt, meine Liebe, nein, das ist mein Kind, nicht deins. Der Clayton überlebt, das ist gar kein Problem. Es war nicht einmal eine gravierende Sache. Und ich habe gesagt, mit meinen Kindern haben wir das so gehandhabt, dass wir unser Leben im Vertrauen und im Glauben gelebt haben. Wir haben ärztliche Hilfe in Anspruch genommen, aber das war nicht so, das Kind ist krank, ich gehe zum Arzt. Sondern wenn wir gewusst haben, jetzt braucht es eine Entscheidung und der Herr, der feste Glauben im Herzen ist nicht so sicher, mein Kind kann das Leben kosten. Dann waren wir als Eltern ganz nüchtern und vernünftig und haben die ärztliche Hilfe angenommen. Aber unsere Grundhaltung war immer, wir leben im Übernatürlichen und die Heilung, die gehört Teil zu unserem Familienleben. Und es ist ein persönlicher Weg, den ich für dich nicht gehen kann und du meinen nicht gehen kannst. Aber das Beste, was wir tun können, ist ehrlich und aufrichtig sein mit dem, wie es in unserem Herzen drin ausschaut. Und das Wichtige in dieser Sache ist, dass die Christen, die in einem Glauben leben, die fangen an, andere zu verdammen und verurteilen, weil sie dann zum Arzt gehen oder was weiß ich was tun. Und das ist für mich das Absurdeste. Urteilen und mit dem Finger zeigen und anklagen hat keinen Platz mit der Liebe Gottes. Und darum, was wir tun sollen, ist Mitleid haben miteinander, Mitgefühl haben füreinander, zu verstehen, dass wir auf diesem Weg sind, zum normalen Standard hinzukommen und wir sind nicht hier, weil wir eben unterwegs sind. Aber in diesem Prozess müssen wir Liebe, Mitgefühl und Herzlichkeit und Barmherzigkeit miteinander haben. Und niemals anklagen und auch nicht sagen, so mach's ich, du machst auch so. Denn wie ich das in meinem Leben lebe, das ist mein Weg mit dem Herrn. Wie du das in deinem Leben lebst, ist dein Weg mit dem Herrn. Meine Liebe, du musst dir diesen Weg mit deinem Ehemann und in deiner Familie, den Weg musst du gehen, von dem du in deinem Herzen überzeugt bist. Da gibt es keine Regel. Die gibt es nicht. Ja, aber es gibt auch nicht, wenn wir überzeugt werden, dann, dass jemand sagt, oder dass, also, dass es heißt, du sollst Gott nicht versuchen oder so. Also wenn wir jetzt als Eltern und mit unserem Kind einfach auf einem Weg überzeugt sind, dann muss da auch keiner sein Häkchen dran machen oder so. Weil dann niemand, ist es Gott. Genau das sage ich. Wir müssen aufhören, einander zu verurteilen. Es ist immer leicht, zum anderen was zu sagen, wenn ich nicht in seinen Schuhen stecke. Das ist so leicht. Und wir Christen sind Weltmeister, den anderen sagen, wie sie ihr Leben leben müssen. Wir Christen sind so gut darin geworden, sagen so, weißt du, anstatt zu ehren und zu respektieren, dass die gehen den Weg so, das sehen sie und das will ich auch ehren. Leute haben, ich habe das zum Beispiel auch mit meinen geistlichen Kindern, mache ich das so. Da gibt es Kinder von mir, geistliche Kinder, die machen Entscheidungen, ich weiß, das geht in die Hose. Ich weiß es. Wisst ihr, was ich mache? Ich warne sie nicht davor. Warum? Denn wenn ich in meinem Leben Fehler mache, haben die Fehler ja das Potenzial, mich viel ähnlicher Jesus zu machen und lernen und im Glauben zu wachsen. Und ich denke, wir müssen uns allen diesen Weg mit Jesus doch leben lassen, dass wir sagen, schau, das ist ein Weg, ich bin hier, um dich zu ermutigen, dich zu lieben, zu bestärken, niemals dich abzuhalten von deiner Beziehung mit Jesus. Niemals, das muss weg aus den christlichen Kreisen. Lieben wir einander, ehren wir einander, achten wir einander, schätzen wir einander, erlauben wir einander den Weg zu gehen und erlauben wir einander Fehler zu machen. Wisst ihr, wenn meine Kinder dann Entscheidungen treffen, die falsch waren, ich habe gewusst, die werden falsch, wisst ihr, was ich mache? Ich fange sie auf. Ich sage, schau, mach dir keinen Stress, wir machen das. Packen wir es wieder an. Und wenn wir lernen würden, einander zu ermutigen in unserem Weg mit Jesus, auch im Glaubensleben, was Heilung betrifft, dann werden wir schon viel weiter. Du hast vorhin von der Nacht erzählt, die du, ja, so eine schlaflose Nacht, wo du dann das Versorgungsthema durch hattest danach. Ja? Ja. Kannst du von der Nacht noch mal kurz noch ein bisschen mehr erzählen? Die liebe Zeit, wenn ich von meinen Nächten erzähle, dann brauchen wir das ganze tausendjährige Friedensreich durch. Aber das kann ich dir erzählen. Ich hatte unwahrscheinliche Versorgungsängste. Aus einem simplen Grund, meine Eltern hatten 10 Kinder und als ich 1 Jahr alt wurde, wurde mein Vater Pastor der Pfingstgemeinde und als er Pastor wurde in der Pfingstgemeinde, hat er nur 10% Einkommen gehabt, was er vorher gehabt hat in seiner Arbeitsstätte. Und er hatte noch dazu leider so eine traurige Theologie, je ärmer, desto heiliger und Geld ist vom Teufel und es ist gut, gar nichts zu haben. Und so bin ich aufgewachsen. Dadurch war mein Herz davon überzeugt, Gott zu dienen bedeutet, arm zu sein. Ich bin oft hungrig ins Bett gegangen, sehr oft. So die Standardaussage meiner Mutter war immer, liegen du den leeren Sack auf, geh ins Bett. Und ich habe gesagt, Mama, ich kann nicht schlafen, mir knurrt der Magen so, liegen du den leeren Sack auf, geh ins Bett. Und ich lebte so mit diese Herzenshaltungen, dass erstens, Gott will mich arm, zweitens, es ist schlecht, wenn es mir gut geht finanziell, und drittens, wenn Gott mich versorgt, dann gerade genug, dass ich überleben kann. Und diese Muster waren auf meinem Herzen. Und als Gott zu mir gesagt hat, ich soll nach Amerika gehen, war ich sofort bereit, ihm zu gehorchen. Weil ich habe grundsätzlich eine Herzenshaltung, ich will alles tun, was der Herr sagt, egal was es mich kostet. Aber als es dann zu einem Punkt kam, und ich habe wirklich begonnen, im Glauben Schritte zu machen, und ich sah auch Frucht meines Glaubens, ich habe die Green Card bekommen in einer Minute. Völlig absurd. Wirklich, das war Wunder über Wunder über Wunder. Aber als es dann wirklich jemand bei uns auf Österreich geschossen und sagt, wie es dann ans Eingemachte gegangen ist, so wie es dann ans, richtig, weißt du so, ans Eingemachte gegangen ist, da habe ich dann plötzlich gemerkt, dass in meinem Herz Angst ist, dass meine Kinder auch verhungern, dass meine Kinder nicht genug zum Essen haben, dass meine Kinder auf der Straße sind, dass meine Kinder nicht Kleidung haben. Und als ich plötzlich diese Ängste mir selbst in den Spiegel geschaut habe und gemerkt habe, da passt was nicht, dann bin ich ins Bett gegangen mit Gott ringen, so richtig mit Gott ringen ins Bett gegangen. Herr, das muss sich was ändern. Und ich wachte auf, mitten in der Nacht, Gott weckte mich auf. Und er forderte mich heraus, dass ich ihm gar nicht vertraute. Und dann hat er mich zu Hebräer 13, Vers 5 gebracht. Ich werde dich niemals verlassen, noch versäumen. Und in dieser Nacht wusste ich eines, das wusste ich so 100% sicher. Wenn ich diese Nacht jetzt nicht dazu verwende, diese Wahrheit auf mein Herz zu schreiben, dann wird das ein Desaster, wenn ich nach Amerika umziehe. Und ich habe die ganze Nacht Folgendes gemacht. Die ganze Nacht. Herr, du wirst mich niemals verlassen noch versäumen. Herr, du wirst mich niemals verlassen. Das tust du nicht, das tust du nicht. Und ich habe die ganze Nacht meditiert und darüber gesprochen, wie sehr er mir versprochen hat, dass er mich niemals verlassen und niemals versäumen wird. Und als die Nacht dann zu Ende ging und der Morgen kam, da war in meinem Herzen diese hundertprozentige Gewissheit, dass das ist jetzt in meinem Herzen der feste Glauben. Das war so extrem, dass ich hatte noch so viele Dinge zu erledigen im materiellen Bereich, bevor wir nach Amerika auswandern mussten. Und wir hatten nur mehr circa 10 Tage Zeit. Und ich sagte am nächsten Tag zu meiner Frau, Liebling, weil wir haben eine Gewohnheit, Debbie und ich, unsere Geburtstage feiern wir nie, die sind uns eigentlich nicht viel wert. Aber den Hochzeitstag jedes Jahr, 3 Tage mindestens, nur uns zwei zu feiern. An diesem Jahr ging es nicht, weil wir sind genau um unseren Hochzeit herumgezogen, ein paar Tage, 2 Tage danach. Und ich wurde in der Früh wach und ich sagte, Liebling, wir nehmen uns jetzt für die Jungs jemanden, wir fahren 3 Tage in die Schweiz. Wir sind in die Schweiz gefahren mit dem Auto. Wir waren in St. Gallen, wir haben dort ein schönes Hotel gemietet und wir haben 3 Tage hier in der Schweiz unseren Hochzeitstag gefeiert. Und die Leute haben gesagt, Rainer, du bist verrückt, du hast deine Sachen noch gar nicht geregelt. Du hast die Wohnungssachen noch gar nicht geregelt. Und ich habe gesagt, ich denke jetzt nicht einmal an meinen Umzug. Ich bin 3 Tage einfach hier und genieße das schöne Leben mit meiner Frau. Da war eine Ruhe, ein Frieden in meinem Herzen. Warum? Weil ich die Nacht dafür genommen habe, um mein Herz wirklich zu verändern. Und denk mal, was tun wir? Der Herr spricht zu uns, er gibt uns ein Wort aus der Bibel. Der Herr sagt zu uns das. Und wir sagen, ah, das war schön, das hat der Herr mir gesagt. Aber wir schreiben diese Wahrheit nicht auf unser Herz. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wenn Gott dir eine Verheißung gibt, wenn Gott dir einen Vers gibt, wenn Gott zu dir etwas sagt, du musst das auf dein Herz schreiben. Du musst das so lange denken, bis du es fühlst. Und wenn sich die Gedanken und Gefühle vermischen, wird es zu einer Emotion. Und dann hat es dein Herz ergriffen. Wie weißt du, ob du das Herz ergriffen hast? Du spürst es und du hast es im Herz ergriffen. Du fühlst es. Wenn du es nicht fühlst, hat dein Herz es noch nicht ergriffen. So einfach ist das. Gibt es eine Antwort darauf, warum Gott diesen Baum in den Garten Eden gesetzt hat? Weil war das nicht prädestiniert, dass sowas passiert? Du stellst Fragen, die musst du die Leute fragen, die geübt sind als ich. Weil wenn ich Gott meine, ein guter Gott ist, ich meine, ist ja da eine gibt Falle. Da gibt es Leute, die beantworten die Frage sehr gut, die kann ich so gut nicht beantworten. Ihr müsst mal nachschauen im Internet, da gibt es einen Apologetiker, der heißt Rabbi Zacharias. Und dieser Mann ist so hoch, der ist leider jetzt nicht mehr auf dieser Erde, der ist schon zu Jesus gegangen. Aber dieser Mann beantwortet solche Fragen so perfekt und so gut. Ich kann das gar nicht. Aber so ungefähr in der Richtung hat er gesagt, dass in dem Augenblick, wenn Gott den Menschen nicht die Möglichkeit gegeben hätte, sich zu entscheiden, hätte der Mensch sich auch nicht entscheiden können, Gott zu lieben. Wenn der Mensch sich nicht entscheiden kann, Gott zu lieben, kann er sich auch nicht entscheiden, Gott abzulehnen. Plötzlich ist der Mensch ein Roboter und nicht mehr ein Geschöpf im Bild Gottes. Aber das besser zu erklären, leider. Sorry. Danke. Stell dir vor, meine Frau würde mich nur lieben, weil sie keine andere Wahl hat. Was wäre das für eine traurige Beziehung? Ich stelle immer wieder, sage ich zu meiner Frau, Liebling, willst du noch gern bei mir bleiben? Weil wenn du nicht glücklich bist bei mir, du kannst dir gerne einen anderen Mann suchen. Ich sage das wirklich. Ich habe zu Debbie gesagt, Liebling, wenn du möchtest, du kannst gehen. Nach 35 Ehejahren, natürlich. Du kannst jederzeit sagen, mit dir habe ich die Schnauze voll, ich suche einen besseren. Es hat doch überhaupt keinen Sinn, mit einer Frau in einer Ehe zu leben, die gar nicht mit mir leben will. Denk mal drüber nach. Und sie sagt immer wieder, nein, ich bin nicht gern bei dir. Darum sind wir noch zusammen nach 35 Jahren. Aber wisst ihr, Leute haben auf diese wir wollen Leute manipulieren, kontrollieren, dass sie das tun, was wir wollen, dass sie tun. Und so geht es auch dann in den Gemeinden. Wir müssen das tun, was der Pastor sagt, dass wir tun, oder was der Leiter sagt, dass wir tun. Und wir haben gar nicht gelernt, frei vom Herzen heraus zu leben. Und Gott hat hier kein Interesse, dass er uns als Roboter, als Figuren hat, die ihn lieben, weil sie gezwungen sind, ihn zu lieben. Stell dir vor, diese herrliche Beziehung. Jeden Tag kann ich mich entscheiden, seine Liebe anzunehmen und seine Liebe zu erwidern. Wenn ich die Entscheidung nicht hätte, frei zu entscheiden, was ich mit meinem Leben tun würde, könnte ich mich nicht frei entscheiden zu leben. Und diese Entscheidung, dass wir entscheiden können, zu lieben oder auch nicht zu lieben, ist das, was Gott für mich so groß macht. Ich habe bei unserem Seminar gesagt, eines der Dinge, die Gott für mich größer macht als alle anderen Dinge, stell dir vor, dass du, habe ich das euch gesagt, vom Heiraten oder nicht? Weißt du, wenn du jeden Tag irgendwo anders predigst, weißt du nicht mehr, was du wo gesagt hast. Und wisst ihr, stell dir mal vor, du bist in einer Beziehung, du hast dich verliebt in eine Person und du weißt ganz genau, die Person wird dich sehr tief verletzen. Die Person wird dich verletzen, die wird dir Schlimmes antun, das wird ganz, ganz, die wird böse sein und dann sagst du, ich heirate dich trotzdem. Kein vernünftig denkender Mensch würde eine Person heiraten, von der er ganz genau weiß, er wird sehr viel Schlimmes tun. Jesus hat vor Grundlegung der Welt uns erwählt als seine Braut. Er hat genau gewusst, was wir alles vermasseln werden, wie viele Sünden wir begehen werden, was wir kaputt machen werden und sagt, ich heirate dich trotzdem. Wie groß und tief doch die Liebe. Jesus hat sich für mich entschieden, wissend, dass ich so viele Dinge verkorkse. Und trotzdem hat er sich für mich entschieden. Und wissen, und wenn wir nicht die Möglichkeit hätten, uns zu entscheiden für oder gegen ihn, dann wären wir Roboter im Universum in der Hand eines Gottes, der die Fäden sieht. Und für mich macht es Gott so groß, dass Gott hat sich eingelassen auf uns Menschen. Stell dir mal vor, wir verbocken es und er sagt, ich mache es trotzdem mit euch. Er ist so groß, er ist so genial, er ist so herrlich. Wie kann man Jesus nicht lieben über alles? Das verstehe ich gar nicht. Meine Frage geht darum, wie die Engel sind. Also ich habe die Frage, wie hast du diese kennengelernt und bittest sie um ihre Hilfe, wann war das? Und ich habe wie ein schlechtes Gewissen, sie um Hilfe zu bitten. Ja, also du müsstest auf unsere Schule des Prophetischen über Natürlichen kommen, da haben wir ein ganzes Wochenende, nur reden wir über diese Dinge. Und bei der Schule in Goiânia, die erste Schule, an dem Wochenende, wo ich über die Engel gelehrt habe, da haben wir dann einen Moment gehabt, das war so genial, ich habe Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, da haben wir einen Moment gehabt, da haben die Schüler alle, die haben einen Chor gehört, mit Trompeten, mit was weiß ich, welche Musikinstrumente, wohl gar keine Instrumente im Raum waren. Ist Jean hier? Wir haben zwei Leute hier, die bei unserer Schule waren, die Lise dort hinten und die Jean. Ihr könnt ihnen sagen, wie real die Engel sind, wie herrlich das ist. Wisst ihr? Und es ist schon interessant, dass die Bibel so viele Bibelstellen hat über die Engel. Wenn du mal die Bibel durchstudierst, wie viel da von den Engeln gesagt wird, da habe ich den Studenten Bibelstellen gezeigt, die haben geschaut, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und das ist schon interessant. Da gibt es so viele Leute, ein Mann hat einmal geschrieben, da haben wir in Schweiz noch keine Musik- und Kitzkerverein, da hat ein Mann geschrieben an die Gemeinde Liechtenstein, hat gesagt, ich habe 10.000 Franken gespendet an Brasilien Kitzkerl. Und dann habe ich gesehen, was Reinhard für ihr Lehrer über die Engel verbreitet. Ich will mein Geld zurückhaben. Und die Gemeinde Liechtenstein, der Pastor, schreibt mich an und sagt, also Reinhard, ich würde sagen, wir geben dem Mann nicht zurück, weil der hatte gar kein Recht, der hatte das gespendet. Eine Spende ist eine freiwillige Sache. Und nur weil er jetzt lernt, sieht die ihm nicht gefallen, ich würde sie nicht zurückgeben. Ich habe gesagt, wir geben sie ihm zurück und geben ihm noch etwas extra dazu. Ich zahle das in meiner Tasche. Denn wir lieben ja die, die uns nicht mögen. Das hat ja gar keinen Sinn, so zurückzuarbeiten, wie die anderen gegen uns arbeiten. Und darum, wenn Leute nicht mögen, was ich über die Engel sage, die brauchen sie nicht mögen. Ich wüsste nicht, wo ich wäre ohne meine Engel. Alles hat in meinem Leben so begonnen, dass der Herr gesagt hat, Reinhard, du wirst niemals meinen Plan für dein Leben erfüllen können, wenn du nicht lernst, mit den Engeln zu arbeiten und mit ihnen zu interagieren. Und ich habe dem Herrn widerstanden, sage ich euch ganz ehrlich, ich habe den Herrn richtig getan. Ich habe gesagt, Herr, ich will nicht mit Engeln was zu tun haben, ich will nicht meinen Blick von dir verlieren. Du bist so wunderbar, Jesus, ich will nicht abgelenkt werden durch Engel. Und Jesus hat zu mir gesagt, damit hast du mich wirklich beleidigt. Denn ich habe speziell Engel geschaffen, um dir zu dienen. Und du lehnst diese Geschenke ab. Das tut mir weh. Und plötzlich habe ich die Bibelstelle gesehen, dass die Engel dienstbare Geister sind, ausgesandt, um uns, den Erben der Lösung, zu dienen. Und ich lehnte die ab aus irgendwelchen religiösen, was weiß ich, Ängsten. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, lehr mich. Wenn du mich nicht lehrst, wer lehrt mich? Ich habe angefangen, die Bibel zu studieren und durchzuforschen und von vorne bis hinten jeden Bibelvers mir anzusehen und habe mein Herz geöffnet. Und dann habe ich begonnen, einfach zu erleben, dass die Engel wirklich Teil unseres Lebens sind. Jetzt, wie sind sie? Wie schauen sie aus? Engel sind Geister. Engel sind unsichtbare Wesen. Engel nehmen zu manchen Zeiten gewisse Formen an. Aber welche Form, das wissen wir nicht. Denn ist er ein Mann, dann ist er ein Cherubim mit Flügeln. Ja, Hebräer sagt uns Folgendes. Hebräer sagt uns, seid gastfreundlich, denn viele von euch haben Engel beherbergt, ohne dass sie es merkten. Wie kannst du einen Engel beherbergen durch deine Gastfreundschaft? Stell dir mal vor. Das heißt, da kam jemand zur Tür und der sagt, okay, du darfst mit mir schlafen. Und der war dann aber ein Engel. In der Bibel sind so viele Dinge drin, die wir gar nicht gesehen haben, was Engel betrifft. Also was ich begonnen habe, ist Nummer eins. Ich habe gesagt, Herr, führe mich, lehre mich, leite mich. Ich will das tun, was du für mich hast. Dann habe ich begonnen, in der Schrift ganz klar zu sehen, dass wir doch Engelbefehle geben dürfen. Und nicht nur dürfen, sondern sollen. Wenn sie meine Diener sind, wer wird dem Diener sagen, was er zu tun hat? Ich. Sie sind ja meine dienstbaren Geister. Und ich habe Engel manchmal gesehen, physisch, aber nur, das ist die Seltenheit. Dass die meiste Zeit sehen wir sie mit unseren inneren Augen, mit unseren geistlichen Augen. Und da gibt es solche biblische Beweise. Daniel sah in einer Vision einen Engel. Wir denken, Daniel hat das Erlebnis mit Engel gehabt, der kam physisch, er sah ihn in einer Vision. Cornelius, Apostelgeschichte 10. Es erschien ihm ein Engel in einer Vision. Da war, physisch hat er gar nichts gesehen, aber er hat ihn dennoch gesehen. Und wenn wir lernen, mit unserem inneren Auge zu sehen und zu schauen, und wenn wir lernen, dass was unser inneres Auge sieht, genauso real ist wie alles andere, was wir hier sehen, dann lernen wir mit der geistigen Welt uns zu konnektieren und interagieren. Und da meine ich, wir sollten mal ein Engelseminar machen, aber da brauchen wir ein ganzes Wochenende dazu. Hör zu, meine Liebe. Mach Folgendes. Geh nach Hause und sag, Herr Jesus, wenn du tatsächlich Engel hast, die mir dienen sollen, damit ich deinen Auftrag gut erfüllen kann, dann will ich alles lernen. Bitte lehre mich doch. So habe ich es gemacht und er wird dich lehren. Hab keine Angst, Leute. Hör zu. Werden wir jemals Engel anbeten? Niemals. Unsere Anbetung gebührt dem alleinigen Gott. Gar keine Frage. Aber wir können die Engel, die Gott uns gegeben hat, nicht einfach ignorieren. Ich war in New York vor 2 Jahren und da gab mir Gott ein Wort der Erkenntnis für eine Frau, die hatte ein kaputtes Herz und die hatte eine Herzoperation vor ihr gehabt. Alles war schon geplant. Und ich stand dann auf in der Mitte und ich sah einen Engel vor ihr stehen und der Engel hatte Feuer im Mund und der Engel stand so da und wollte blasen, hat auf meinen Befehl gewartet. Und als ich dem Engel den Befehl gegeben habe, blasen, kam das Feuer aus seinem Mund raus und ging genau in die Herzgegend dieser Frau. Die Frau kollabierte zu Boden und hielt ihr Herz und hielt ihre Hand auf den Brustbereich und schrie nur, Feuer, Feuer, Feuer, alles brennt und stand geheilt auf. Stell dir vor, wie wir limitieren uns so, weil wir so verkorkst sind. Die geistliche Welt ist frei, wir sind auch zur Freiheit berufen. Wag die Reise, mach dir keine Sorge. Solange du dich nah an Jesus halt, wag die Reise. Seid doch ein bisschen verrückter, meine Lieben. Haltet euch an Jesus und seid verrückt. Ja. Reinhard, du hast gestern von dieser Frau erzählt, die traumatisiert war. Ja. Und die eine Veränderung in 10 Minuten erlebt hat. Könntest du uns erzählen, was ihr genau in diesen 10 Minuten mit ihr gemacht habt? Oder war es das Beschreiben der Herzensmasse, wie du es vorher hast? Das verraten wir nicht. Also was ihr alles wissen wollt von uns, das ist John. Da kommt man hierher, arbeitet hart, lebt und 2 Tage durch, ohne zu schlafen, ohne zu essen. Und dann wollt ihr noch was wissen. Ihr seid so richtig hungrig, das mögen wir so richtig gern. Da kommen wir jetzt beinahe wieder. Jungs, Daniel. Ja? Daniel, they're applauding, because I said we're gonna come again. Let's do it. Let's do it. Come again. Ah, wir kommen nur wieder, wenn ihr mir versprecht, nächstes Mal dem Daniel nicht zu viel Schokolade zu geben. Falei, eu sou, vou voltar se eles vão prometer que a gente não vai dar muita chocolate para você na próxima vez. It's a deal. Wir sind, wir fühlen uns sehr wohl bei euch, ganz ehrlich und ganz wirklich. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Der Saal ist wunderbar, die Leute, die den Saal bedienen, danke, danke, danke. Ihr macht eine ganz eine tolle Arbeit, wir sind sehr, wirklich glücklich. Und auch ihr seid so ein tolles Publikum. Hör zu, meine Liebe, ich werde jetzt doch sagen, wie wir das gemacht haben. Du hast mich ja beim Bücher unterschreiben hinten schon belästigt und da nicht in die Ruhe gelassen. Und jetzt kommst du hier noch und wenn ich dir die Frage nicht beantworte, dann laufst du mir hinten nach und lass mich mit dem Auto nach Hause fahren. Du bist ja wie die Frau, die im Lukas Kapitel 18, die so lange lästig war, bis der Richter endlich ihr das Recht gegeben hat. Das ist sehr schön. Ich mag solche Herzenseinstellungen. Hör zu, was wir gemacht haben, war ganz simpel. Es ist mir sehr klar geworden, wenn es um Trauma des Herzens geht, dass die Trauma nicht weggenommen werden, aber sie müssen verändert werden. Und ich habe gebeten, diese Frau sich auf seinen Stuhl hinzusetzen, und ich habe sie gebeten, mir einfach meiner Stimme nachzufolgen. Zuerst habe ich sie gebeten, einige Herzatmungsübungen zu machen. Das heißt, man schließt die Augen, man fokussiert sich auf sein Herz, man verbindet sich selbst mit dem eigenen Herzen und sie macht dann langsame Außeneinatmungen, fokussiert sich auf ihr Herz. Und dann habe ich sie hineingeführt in ihr Trauma. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Dinge bewusst nicht erwähnt, weil niemand wusste sie und ich wollte sie nicht bloßstellen. Ich habe sie dorthin geführt, wo sie diesen Schmerz wirklich tief gespürt und erlebt hat. Und dann habe ich gesagt, und sie hat die Augen geschlossen gehabt, dass ich wirklich auf ihr Herz fokussiert. Und dann habe ich Folgendes zu ihr gesagt. Ich habe gesagt, so, ich kann jetzt die genauen Worte nicht mehr 100% nachsagen, denn ich mache die Sachen alle spontan. Ich habe da keine Unterlagen, nichts aufgeschrieben, nichts vorbereitet, das gar nicht. Ich habe so auf die Art und Weise, habe ich dann zu ihr gesagt, und jetzt stehst du in dieser traumatischen Situation und plötzlich siehst du, wie Jesus neben dir steht. Und Jesus steht neben dir und sagte, ich war dabei, als dieses Tragische geschehen ist und mein Herz hat mich bei mir geblutet. Es tat mir so weh. Es hat mich tief verletzt, wie ich gesehen habe, was da angetan wurde. Aber ich möchte dir heute ein neues Geheimnis sagen. Nämlich das Geheimnis meiner Liebe. Ich liebe diesen Mann so sehr, dass es mir weh tut, zu sehen, wie er sich selbst zerstört und andere Menschen um sich herum zerstört. Und ich habe sie tief hineingeführt in die Liebe Gottes und ich habe ihr im Herzen gezeigt, wie Gott real liebt und wie Gott wahrhaftig liebt. Und ich habe ihr im Herzen gezeigt, wie Gott für diesen Mann heute Mitleid und Mitgefühl hat und wie Gott ihm vergeben hat. Und dann hat Jesus zu ihr in dieser Meditationsübung, hat Jesus zu ihr gesagt, schau meine liebe Cynthia, so hat sie geheißen, schau meine liebe Cynthia, du tust dir selbst so weh in deinem Herzen, weil du ihm nicht so vergeben hast, wie ich ihm vergeben habe. Lassen wir ihn doch los, vergeben wir ihn doch von ganzem Herzen, nimm ihn in die Arme und sprich ihm Vergebung aus. Und in diese Richtung sind wir gegangen. Liebe Gottes, Vergebung Gottes hineinzubringen. Und du hast gesehen, wie sie im Herzen vergeben hat und wie sie im Herzen die Liebe Gottes für diesen Mann freigesetzt hat. Da hast du gesehen, die Gesichtszüge begannen sich zu verändern. Plötzlich die verkrampfte Hand, die war nicht mehr verkrampft, sondern die hat sich losgelöst. Ihr ganzer Körper hat sich entspannt. Und plötzlich als wir gemerkt haben, wir sind zu einem Punkt gekommen, wo sie im Herzen wirklich geliebt und vergeben hat und diese traumatischen Emotionen überschrieben hat mit Emotionen der Liebe und der Emotionen der Barmherzigkeit, dann hat sich die Gefühle im Herzen verändert. Bitte vergesst diese Aussage nicht. Du kannst die Gefühle deines Herzens nicht eliminieren. Du musst sie verändern. Lebendig begrabene Gefühle leben immer noch. Die leben in deinem Unterbewusstsein, die leben in deinem Herzen. Und was haben wir so gelernt in unserem rational denkenden Europa oder eigentlich heutzutage schon fast auf der ganzen Welt? Wir haben gelernt, dass wir können nicht mit unseren Gefühlen in Kontakt sein. Wir müssen die Gefühle ständig unterdrücken, ständig begraben, ständig ignorieren, ständig sagen, ah, das macht doch nichts, wenn es doch was macht. Und wir haben nicht mal Zugang mehr zu den Gefühlen unserer eigenen Herzen. Und wisst ihr, ich bin eine Person, die sehr tief fühlt. Sehr, sehr tief fühlt. Ich habe gelernt, wirklich von den Gefühlen meines Herzens, mit denen wirklich in Kontakt zu sein. Meine Frau sagt immer, die Debbie sagt oft zu mir, ich weiß gar nicht, ob man das übersetzen kann. Sie sagt zu mir oft, you are completely in touch with your female side. Du bist mit deiner weiblichen Seite, stehst du in Verbindung. Weißt du, weil ich einfach gelernt habe, ich will nicht dieser hartherzige, männliche Macho sein, der im Leben über alles steht. Ich will mit meinem eigenen Herz in Verbindung stehen und das Herz Gottes fühlen und den anderen Menschen das Herz Gottes nahe bringen. Und das geht halt nur, wenn wir lernen, wirklich vom Herzen her zu leben. Mach das, du wirst sehen, das funktioniert. Baji. Paulus sagt uns, wir sollen vor allen Dingen für unsere Regierungen beten. Ja. Wie können wir das machen? Meine Frau sagt, die Regierung ist so dämonisch mittlerweile. sie betet jetzt, erlöse uns von dem Übel. Wo ist denn deine Frau? Ist sie hier? Sie ist nicht hier, ne? Ist deine Frau hier? Nein, ich bin hier. Sag ihr mal einen dicken Gruß von mir. Okay, hör zu. Ich sag dir jetzt, wie ich darüber denke, okay? Ganz jetzt frei meine eigenen Gedanken dazu. Erstens, für mich ist es biblisch nicht korrekt, eine Theologie aufzubauen auf eine isolierte Bibelstelle. Das geht nicht. Das jeder weiß, vom Gesetz der Bibelauslegung her geht das nicht. Paulus hat das dem Timotheus gesagt, ein einziges Mal, du findest das keine Lehre darüber im Neuen Testament. Das ist das Erste. Lehre darüber gibt es nicht. Wir nehmen dann alttestamentliche Bibelstellen heraus, wie 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn mein Volk, welches bei meinem Namen gerufen ist, sich demütigt und betet und von ihren bösen Wegen umkehrt, dann werde ich von ihm erhören in ihr Land heilen. Das ist doch absurd. Diese Bibelstelle hat doch weder mit uns was zu tun, noch hat Gott sie uns gesagt, noch hat die eine Bedeutung für uns. Aber es scheint, die einzige Bibelstelle, die Prediger hernehmen, um die Menschen zu beten, zu motivieren, ist diese Bibelstelle. Die passt doch gar nicht. Schau dir mal, denn erstens ist das für mich ist das lächerlich. Warum? Wir wenden diese Bibelstelle an und machen große Aufrufe auf der ganzen Welt. Wenn wir jetzt stark genug beten, dann wird Gott unser Land heilen vom Coronavirus und es wird schlechter statt besser. Und was haben wir doch für einen Gott? Jetzt haben wir ihn 2 Jahre lang bestimmt und Gott tut gar nichts. Und es ist absurd. Die Menschen, die Gott nicht kennen, die lachen uns aus. Und zu Recht. Und zu Recht. Wisst ihr, Gebet ist nichts etwas, womit wir Gott manipulieren, um das zu tun, was wir möchten. Ich sage das noch einmal. Gebet ist nichts, womit wir Gott manipulieren, um das zu tun, was wir möchten, dass er tut. Erstens ist Gott nicht manipulierbar. Zweitens ist Gott Liebe und braucht von gar nichts überzeugt zu werden. Drittens hat er die Welt in unsere Hand gegeben. Und während wir uns einsperren zu beten, dass die Welt sich ändert, sitzen wir in unseren Kämmerlein und tun gar nichts, anstatt hinausgehen und die Menschen zu lieben. Und die Menschen zeigen, wie gut Gott ist und den Menschen noch nahe zu bringen, welchen herrlichen, wunderbaren Gott wir haben, der sich kümmert um jeden Einzelnen von uns. Und drum, ich kann nicht und ich werde nicht und ich will nicht auf diese Timotheus-Bibelstelle eine Theologie aufbauen, weil es eine einzige Aussage ist im Timotheus-Brief und keine Lehre durch das Neue Testament hindurch nicht. Das ist das Erste, was ich dir sagen möchte. Das Zweite, was ich dir sagen möchte, ist Folgendes. Wenn wir für die Regierung beten wollen, dann sollen wir nie auf irgendeine Art und Weise beten, die manipulierend ist. sondern wir sind grundsätzlich da berufen, Segen auszusprechen und nicht Fluch. Und ich bin überzeugt davon, wenn jede Kritik, das ist meine persönliche Meinung, vergiss die Menschen, die Gott nicht kennen, vergiss das mal. Nur wenn jeder Mensch, der sich Christ nennt und der sagt, er kennt Gott, wenn jeder dieser Mensch jedes einzelne Wort der Schimpfen und der Kritik gegenüber der Regierung verwendet hätte, um über die Regierung Gutes auszusprechen, hätten wir viel bessere Regierungen. Ständig setzen wir dieses Negative frei in unsere Welt hinein und wundern wir, dass dann alles noch chaotischer wird. Denk mal darüber nach. Wir sind nicht aufgerufen zu kritisieren und zu schimpfen und zu jammern und zu klagen. Ich hatte eigentlich eine tolle Predigt vorbereitet, aber für die habe ich heute gar keine Zeit mehr. Eine Predigt über das Jammern. Die Bibel gibt das Murren unter die gleiche Kategorie von Fehlverhalten und Sünde wie die Sünde der sexuellen Unzucht und des Götzendienstes. Murren dürfen wir alle, das ist alles okay. Aber weh, wenn wir fremdgehen, das ist das ganz was Schlimmes. Nur die Bibel gibt diese zwei Dinge in dieselbe Kategorie. Alle meine, 1. Korinther 10, und klar, alle meine Leute, die mit mir reisen, die wissen eines. Da gibt es null Toleranz. Ihr könnt den Daniel fragen, wie oft sie sich beschweren dürfen. Ein einziges Mal. Am Anfang sage ich ihnen alle, einmal gebe ich dir Gnade. Also einmal darfst du dich beschweren. Dann sage ich dir, jetzt hast du das einzige Mal dich beschwert, wo du dürfen hast. Ab sofort, wenn du dich noch einmal beschwerst, reist du nicht mehr mit mir mit. Aus, Ende. Da gibt es keine Abkehr. Das ist aus, Ende. Die beschweren sich nicht. Die schlafen überall, wo sie schlafen müssen. Die zeigen uns am Boden. Die leben einfach. Is this true, Daniel? Are you guys allowed to complain? No. Do you ever complain? Not the second time. Daniel sagt es eben, nur einmal dürfen wir es beklagen, nie mehr wieder. Und das wissen alle. Warum? Wir sind so daran da, zu murren gegen die Regierung, anstatt ständig Segen auszusprechen. Wisst ihr, und wenn du nicht weißt, was du beten musst, warum kannst du nicht so beten? Herr, wir bitten dich, dass deine Weisheit in die Regierungskreise hineinkommt. Vater, wir bitten dich, dass die Güte und die Gnade und die Liebe erkannt wird in diesen Regierungskreisen. Wir haben so wenig verstanden vom Herz Gottes. Gott liebt. Schau, was Jesus uns gelehrt hat in Lukas Kapitel 6 und in Matthäus Kapitel 5. Hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, seid gut zu den Bösen und zu den Undankbaren. Seid gut zu den Bösen und zu den Undankbaren, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, der die Sonne scheinen lässt über die Gerechten und Ungerechten. Was haben wir? Wir maßen uns an zu sagen, welche Regierung gut und schlecht ist, und über die wir als schlecht definieren, über die schimpfen wir, und über die wir als gut definieren, über die sagen wir gute Dinge. Und dann merken wir, dass 3 Monate später, die wir als gute gedacht haben, ja auch gar nicht so gut ist. Dann schimpfen wir mit die auch. Denkt mal drüber nach. Freunde, wenn wir als Menschen, die sich zu Gott bekennen, nicht Licht und Salz werden und aufhören mit so einem Lebensstil, was denkst du dir, wie die Zukunft unserer Länder ausschauen werden? Wir haben das, was wir bejammern. Lernen wir doch zu lieben und die Segen Gottes auszusprechen über die Menschen, die unseren Ländern vorstellen. Lernen wir sie zu ehren und einfach gute Dinge über sie auszusprechen. Über Reinhard, was ist, wenn es gar nichts Gutes zum Sagen gibt, dann verspricht er deinen Maul in den Krapfen, wenn es zubleibt. Habt ihr Krapfen in der Schweiz? Ja? Wisst ihr, was ein Krapfen ist? Wenn du nichts Gutes sagen kannst über die anderen Menschen, dann sag einfach, wenn du zubleibst, verspreche ich dir heute Abend Schokolade, dann ein Krapfen. Nächste Frage. Der Daniel macht es. Ich habe kein Mikrofon, ich habe nur meins. Halbe Stunde haben wir noch. Wenn du vor, sagen wir, einer schwierigen Frage im Leben stehst, oder... Wo bist du denn? Hier. Da bist du, okay, ja. Genau, also wenn du etwas hast in deinem Leben, wo du A oder B entscheiden kannst. Ja. Und da ist vielleicht Verstand gefragt, aber auch vor allem Gottes Wille. Was machst du als erstes? Und wie entscheidest du und wie spürst du Gott, was sein Wille ist? Weil man ja den Verstand vielleicht auch nicht außer Betracht lassen sollte. Ja, das ist eine Frage, die ganz leicht zu beantworten ist. Ich frage meine Frau, was ich tun soll. Wenn kein Partner hat. Happy wife, happy life. Liebling, was möchtest du denn? Ja, das will ich. Und die Entscheidung ist getroffen. Ist doch so einfach. Hör zu. Ich sage dir, was ich wirklich mache, okay? Erstens, ich sehe Gott nicht als einen Micromanager. Ich sehe Gott nicht als einen, der mein Leben manipuliert, kontrolliert und mir jedes Detail meines Lebens sagt. Ich sehe Gott nicht als solchen Gott. Ich sehe Gott vielmehr als Gott, der mir Freiheit gibt, mich dort zu bewegen, innerhalb seines Rahmens, den er mir gestellt hat. Das heißt, ich sehe Gott nicht, der sagt, ich darf keine Entscheidungen machen. Im Gegenteil, Gott will, dass ich reif bin, dass ich frei bin, dass ich als Kind Gottes, als erwachsenes Kind Gottes, vernünftige Entscheidungen treffe. Und drum, das hört sich für viele Christen sehr komisch an, weil die haben ja gelernt, dass ich muss von Gott jeden Detail meines Lebens erfragen und erbitteln und betteln. Dann habe ich Theologien wie der vollkommene Wille Gottes und der erlaubte Wille Gottes. Das ist doch für mich, ich kann das alles weder in der Bibel sehen, noch sehe ich meinen Gott so. Ich sehe das ganz einfach so. Gott sagt mir die Dinge, die ich nicht tun soll. Das sagt er mir. Also, die Dinge, die ich nicht tun soll, tue ich nicht. Zweitens, wenn Gott mal will, dass ich was Spezielles tun soll, dann muss er mir das sagen. Wenn er mir nichts sagt, treffe ich meine eigene Entscheidung. Für mich ist das so simpel. Zum Beispiel, Gott sagte zu mir eines Tages, geh nach Brasilien. Das war klipp und klar. Das hat Gott mir gesagt. Wohin? Ja, das suche ich mir aus. Und Leute sagen, wie triffst du die Entscheidung so einfach? Ja, wisst ihr, ich mache halt einfach die Entscheidung und wenn sie in die Hose gegangen ist, dann lerne ich daraus. Ich habe keine Angst, Fehler zu machen. Überhaupt keine Angst, Fehler zu machen. Wisst ihr, und wir sind so, Gott sagt mir jedes Detail meines Lebens und du liebe Zeit, da hat mir Gott gesagt und habe das getan, dann ist es in die Hose gegangen. Und wenn ich sehe, wie viele Christen mir gesagt haben, Gott hat gesagt, das muss ich tun und die Konsequenzen, die waren Horror, dann sage ich mir, Moment einmal, welchen Gott hast du? Der Gott sagt dir, was zu tun und dann geht das aber alles kaputt. Das stimmt doch nicht. Wir müssen Eigenverantwortung übernehmen über unser Leben. Zum Beispiel, wir sind jetzt im August, mussten wir übersiedeln in Brasilien, weil unser Mietvertrag vom Haus war aus. Und mussten wir in ein anderes Haus übersiedeln. Ja, wohin übersiedeln wir? Wir wollen in der Stadt bleiben, in Sao Paulo, wo ich zurzeit wohne. Denn das ist für mich das Logische und Sinnvollste, wo ich überall im Land hinreisen kann. Und dann sah meine Frau ein Haus und das Haus hat sie halt so geliebt. Weißt du, das ist das Haus. Das spüre ich, das ist das Haus. Und ich habe zu ihr gesagt, meine Liebe, du spürst gar nichts. Du hast die Küche gesehen und drum willst du das Haus haben. Ja, natürlich, ich habe doch mit meiner Frau eine ehrliche Beziehung. Daniel war sogar dabei. Daniel war sogar das Haus mit anschauen. Und wisst ihr, meine Frau, die kocht ja leidenschaftlich. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die so gut kocht wie die Debbie. Wirklich. In 35 Ehejahren kann ich mich an keine einzige Woche erinnern, wo ich noch nicht etwas gegessen habe, was ich nie zuvor gegessen habe. Sie kocht immer neue Sachen von der ganzen Welt, macht sie Rezepte. Das liebt sie. Und natürlich für sie ist die Küche ihr Königreich. Sie steht stundenlang in der Küche. Und das Haus ist völlig egal, wie das Haus ausschaut, solange die Küche dort ist. Und in dem Haus, in dem wir es anschauen, da war die Küche, die war phänomenal. Nur der Rest passte gar nicht. Überhaupt nicht. Ich hatte kein Studio. Ich verbringe jeden Tag, jede Woche in der Regel 2 Tage, manchmal mehr im Studio. Ich hatte kein Studio, um aufzunehmen. Ich hatte kein Büro. Ich arbeite im Büro, Daniel arbeitet im Büro, meine persönliche Assistentin arbeitet im Büro. Wir hatten kein Büro, wo wir arbeiten konnten. Wir hatten nicht einmal ein Gästezimmer. Und ich sagte zu meiner Frau, Liebling, die Kinder kommen uns besuchen. Ja, wo schlafen die denn? Ah, das wird schon gehen. Das Haus ist einfach das Richtige. Und wisst ihr, Gott ins Spiel zu bringen, ist für mich völlig absurd. Ja Gott, welches Haus willst du finden? Gott sagt, such dir eins aus. Bitte, wie hat Gott den Menschen im Garten Eden gesagt, wie er leben soll? Gott hat nicht gesagt, morgen isst du vom Pflaumenbaum, übermorgen vom Nektarinenbaum und am Mittwoch isst du vom Apfelbaum und dem Birnenbaum. Gott hat ganz einfach gesagt, den Baum greif nicht an, den Rest such dir aus. Wisst ihr, wenn wir Gott als jenen sehen, der uns in die Freiheit führt und der uns Freiheit gibt zur Entscheidung und der uns entscheiden lässt, natürlich lernen wir, weise Entscheidungen zu treffen. So wie habe ich das gelernt, weise Entscheidungen zu treffen. Ich habe gesagt, als ich gesehen habe, wie gestresst der Daniel ist, habe ich zu Daniel gesagt, Daniel, relax, in einer halben Stunde ist das Problem gelöst. Das ist ganz normal bei der und mir. Wir sind ja nicht so, dass wir die Gefühle nicht ausdrücken dürfen. Und liebe Zeit, da muss jetzt ganz lieb und nett reden und innen wurmt. Das ist doch keine Ehre, liebe Freunde. Für mich zumindest nicht. Und wir sind ehrlich, jeder hat die Freiheit, das Innerste auszudrücken. Wir lieben uns doch und vergeben uns ja ständig. Sie mir öfter als ich hier. Und wisst ihr, ich habe gesagt, komm, setz dich hin. Und sie saß sich hin, ich nahm ein A4-Blatt Papier und weißes, sie auch. Und wir machten so ein Kreuz in der Mitte. Und ich habe gesagt, okay, rechts dieses Haus, links das andere Haus, das wir gesehen haben. Oben positiv, unten negativ. Ich habe gesagt, okay, 20 Minuten, geh weg und schreib das alles auf und dann komm zurück. Alles, was an diesem Haus positiv war, schreibst du hier auf. Alles, was hier negativ war, hier. Was am anderen Haus positiv war, hier und hier. Das haben wir beide so gemacht. Ehrlich und aufrichtig, unsere Gefühle auszudrücken. Und dann kommen wir zusammen. Und dann habe ich den Blatt Papier geschaut. Und am Ende haben wir, was das Positiv aufwiegt mit dem Negativen, das cancelt sich aus. Und am Ende schauen wir das Papier und Debbie sagt zu mir, also das Haus ergibt keinen Sinn, wenn wir dort einziehen, nur weil die Küche groß ist. Heute ist sie glücklich, wir leben in einem Haus in Sao Paulo, in einer guten Gegend, alles ist wunderbar. Und wisst ihr, ich mache diese Sachen ganz nüchtern mit ein bisschen Hausverstand. Den hat auch der liebe Herrgott mir gegeben. Und ich denke, dass durch diesen verkorkste religiöse Umgang mit Gott, der jeden Schritt meines Lebens schon gemanagt hat und vorprogrammiert hat, da werden wir zu unreifen Kindern, die nie lernen, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Und wenn der Herr etwas will von mir, dann sagt es mir. Wenn es mir nicht sagt, dann lerne ich, gute Entscheidungen zu treffen. Und die treffe ich in der Regel so. Okay, hier, was spricht dafür, was spricht dagegen? Das mache ich seit mehr als 30 Jahren so. Und wenn in dieser Entscheidung 70% dafür spricht, 30% dagegen, dann mache ich die Entscheidung. Wenn 70% dagegen spricht und 30% dafür, dann mache ich das nicht. Und das sieht man einfach, wenn man das niederschreibt. Was ist Pro, was ist Contra? So mache ich das. Bitte? Normal? Ja, ganz normal, wie jeder Mensch, der ein bisschen denkt. Mein achtjähriger Sohn. Wo bist du? Ah, da hinten bist du. Neben Daniel. Ja, ich sehe dich. Mein achtjähriger Sohn sagt mir unter Tränen, ich kann für Jesus nichts wert sein. Und dann habe ich gefragt, ja, wie kommst du darauf? Und er hat geantwortet, es steht irgendwo in der Bibel, dass wer Vater und Mutter nicht hasst, ist für Jesus nichts wert. Und dann hat er gesagt, Mama, ich will dich nicht hassen, ich kann dich nicht hassen, aber dann bin ich für Jesus nichts wert. Ja, was sage ich da? Schönes? Sagst du nicht. Schönes. Erstens einmal musst du ihn loben, dass er so ehrlich und aufrichtig ist und sein Herz so ehrlich und aufrichtig dir ausgeschüttet hat. Das ist das Erste. Ich würde mal in die Arme nehmen und sagen, mein lieber Junge, das hast du wirklich, wirklich gut gemacht, du hast dich ehrlich und offen mir ausgedrückt und das freut mich sehr. Das Zweite, was ich persönlich tun würde, ich würde dem Jungen das beibringen, was ich heutzutage noch den meisten Christen dieser Welt beibringen müsste. Dass die Dinge, die Jesus gesagt hat, so wie er sie gesagt hat, nicht für uns heute Bedeutung haben. Wir verstehen Gott nicht, weil wir das vollbrachte Werk des Kreuzes nicht verstehen. Und wenn wir mal verstehen würden, dass vor dem Kreuz alles anders war als nach dem Kreuz, dann würden wir auch verstehen, dass viele Dinge, die Jesus gesagt hat, niemals für uns heute so gelten würden, weil es war ein anderer Bund. Ihr habt doch von mir die Lehre studiert über den neuen Bund und über den alten Bund. Der neue Bund ist völlig und ganz anders. Und immer wieder kommen mit dann die Leute mit diesen Aussagen, aber Jesus hat es doch gesagt. Ja, natürlich hat es Jesus gesagt. Wie ich schon vorher gesagt habe, Jesus hat auch gesagt, wenn deine Hand dich zum Zücken führt, hack sie ab. Aber Jesus hat noch ganz andere Sachen gesagt. Was hat Jesus auch gesagt? In Matthäus Kapitel 22, glaube ich, steht es. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, die Gesetzeslehrer, die Pharisäer, die sitzen auf dem Stuhl des Gesetzes, tut, was sie euch lehren. Wie konnte Jesus Menschen anleiten, nach diesen strengen Gesetzen und Regeln zu leben? Weil sie in einem anderen Bund waren. Sie waren nicht in dem Bund, in dem wir heute stehen, wo Gott durch Jesus Christus uns mit sich versöhnt hat. Jesus hat zum reichen Jüngling gesagt, verkaufe alles und gib es den Armen, dann wirst du das ewige Leben haben. Niemals würde Jesus heute sagen, mach das. Niemals, weil das ewige Leben kannst du dir nicht erkaufen. Und weil wir nicht verstehen wollen, dass das vollbrachte Werk des Kreuzes und der neue Bund alles verändert hat. Jesus hat Folgendes gesagt, das Reich der Himmel leidet Gewalt und die Gewalttätigen, die reißen es an sich. Das würde Jesus heute nie mehr sagen. Warum kann ich sagen, er würde das nie mehr sagen? Weil nach dem Kreuz hat sich das geändert. Kolosser sagt Folgendes, wir sind herausgerissen worden aus dem Reich der Finsternis, hineinversetzt worden in das Reich des Lichts. Durch das vollbrachte Werk des Kreuzes bin ich in das Reich des Lichts hineingesetzt worden. Ich brauche es heute nicht mehr an mich reißen. Und ich würde meinem Jungen ganz einfach sagen, lieber Junge, niemals, niemals will das Jesus, dass du mich hast. Ganz im Gegenteil, er will die Liebe als oberstes Gebot haben. Wenn du mal älter bist, erkläre ich dir, wie diese Dinge wirklich zu verstehen sind. Und ich würde beginnen, ihn in seiner kindlichen Alter und da, wo er jetzt ist, das vollbrachte Werk des Kreuzes zu erklären. Und ich würde ihm jetzt erklären, dass alles, was wie wir jetzt mit Gott im Umgang sind und wie wir jetzt mit Gott eine Beziehung haben, alles geschieht durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Außerhalb des vollbrachten Werkes mit Gottes darf es keine Beziehung mit Gott geben. Und ich würde ihm einfach erklären, dass das vollbrachte Werk des Kreuzes alles geändert hat. Alles, was mit Gott in Beziehung steht. Das ist die beste Antwort, die ich dir geben kann. Habt ihr noch, meine Lieben. Weil ihr habt gesagt, ich muss um 10 Uhr nach Hause gehen. Ich habe das ja gar nicht so gesagt. Sprecht, meine Liebe, wie heißt du denn? Ich heiße Shadi. Sprich. Ich habe eine wichtigste Frage, wo es um Christentum geht. Ja. Ich war Muslim und für mich als Christin zu sein, habe ich gelernt, was Liebe von Gott ist. Weil als Muslim hast du Angst vor Gott. Weil du musst Gott dienen, dass du etwas verdienst und so weiter. Und heutige Tag sehe ich viel Christen, statt dass wir uns einander lieben, weil die muslimische habe diese Vorstellung, die Christentum, die Liebe einander. Darum hassen sie die Christen. Aber drinnen, wo ich jetzt bin, sehe ich, dass es nicht so ist. Und was du gestern gesprochen hast, hat mich wirklich berührt. Mit dieser Agape-Liebe. Aber wir das wirklich? Und du hast vorher noch uns gelernt, was machen wir mit dem Bundesrat und so? Zeigen wir Finger oder zeigen wir Liebe? Und in der Gemeinde zeigen wir Finger zueinander oder zeigen wir diese Liebe? Weil wenn wir die Liebe zeigen, denke ich, um was du gesagt hast, es ist anders, Energie. Und die Heilung und alles werden wir sicher erleben. Aber was machen wir? Du hast auch vorher gesagt, ja, es gibt ein paar, die sagen, ja, weil du nicht glaubst, darum bekommst du diese Heilung nicht. Was müssen wir als Gemeinde machen, dass wir zusammenhalten können? Weil wir warten, dass Jesus zurückkommt. Wie sollen wir wirklich warten? Okay, sehr, sehr gut, danke dir herzlich. Ich bin auch persönlich überzeugt davon, ich weiß es nicht, ob es das Buch noch gibt, aber eines meiner Bücher, die ich geschrieben habe, ich weiß nicht, welche, wo es eins auch ein ist, ich denke, das ist jetzt das 17. oder 18. Buch, das ich soeben veröffentlicht habe. Aber eines der Bücher, das ich persönlich so gern mag, ich mag alle meine Bücher, sonst hätte ich sie nicht geschrieben. Aber eines dieser Bücher, das heißt In vollkommener Liebe wandeln. Und wisst ihr, ich habe dieses Buch unter Tränen geschrieben. Und ich bin wirklich überzeugt davon, dass wie Jesus auch uns gelehrt hat, wahrhaftige Liebe zu ihm, er hat uns vorgezeigt, er hat uns das Modell gegeben. Und ich persönlich frage mich auch jetzt, was meine persönliche Frage ist. Erstens, wie viel von dem, was wir jetzt Gemeinde oder Kirche nennen, ist die wirkliche Kirche und die wirkliche Gemeinde? Ich persönlich neige dahin, dass ich trenne zwischen wahren Christen und Institution. Weißt du, wir folgen einem Menschen nach, wir gehen einmal am Sonntag in den Gottesdienst, wir hören jemanden, der vorne etwas sagt, und den bezahlen wir dafür, dass er das macht. Und diese ganze Sache, wo es keine Liebe mehr gibt, keine enge Verbundenheit, wenn wir dann anderer Meinung sind als der da vorne, dann gibt es Abgrenzung. Und ich denke, wir als wahre Christen, wir müssen es wirklich als unser höchstes Gebot uns selbst auferlegen, dass wir lernen zu lieben. Ich sage nicht, dass wir vollkommen lieben, sondern dass wir lernen zu lieben. Und das müssen wir uns immer wieder vorsagen. Wenn ich heute nicht geliebt habe, habe ich heute versagt. Und wisst ihr, Liebe ist tatsächlich auch vom Wissenschaftlichen her ist die höchste elektromagnetische positive Energie, die aus dem Herzen ausgeht, ist, wenn wir wahrhaftig lieben. Und wir müssen lernen, ehrlich und aufrichtig zu lieben. Bei uns in unseren Waisenhäusern, da darf niemand mitarbeiten, wenn er die Kinder nicht ehrlich und aufrichtig liebt. Wir stellen einfach keine Angestellten an. Obwohl wir über 60 Mitarbeiter haben, die vollzeitig Mitarbeiter sind, aber wenn die Kinder nicht lieben, haben die keinen Platz bei uns. Denn die Liebe ist letztendlich das, was dieser Welt zeigen wird, dass wir tatsächlich Jesus Christus nachfolgen. Und wir müssen alle von uns, jeden Tag müssen wir uns immer wieder selbst sagen, bin ich bereit, heute wirklich zu lernen, zu lieben? Und am Ende des Tages müssen wir uns die Frage stellen, haben wir heute wirklich geliebt? Und in meinem Buch über in vollkommener Liebe leben, da habe ich auch den Prozess beschrieben in meinem eigenen Leben, wie ich selbst gelernt habe, durch die Meditation in meinem Herzen zuerst mich zu verändern, dass ich eine Person sein kann, die wirklich lernt zu lieben. Und wir müssen das lernen. Es ist einfach eine Sache. Die Liebe Gottes ist in unserem Herzen. Und wir, jeder von uns, kann lieben, wenn wir wirklich lieben wollen. Das können wir auch. Und es ergibt keinen Sinn, ein Leben zu leben, ohne wirklich bedingungslos zu lieben. Liebe verändert alles. Die wahre Liebe. Rainer, wir haben uns vorher unterhalten am Büchertisch über die Seele her. So, ich sehe dich. Ja, ja. Und so weiter. Ich habe noch eine Anschlussfrage, nämlich wir unterscheiden uns ja als Menschen durch Charakter, Lebensgeschick, Temperament und so weiter. Wo sitzt jetzt das, dieser Charakter deiner Meinung nach? Und dann habe ich noch eine Anschlussfrage zum Vorhin. Was hältst du von der Römerstelle, wo es heißt, wo Paulus sagt, alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt? Fangen wir mal mit der Römer-Bibelstelle ein. Römer Kapitel 13, Vers 1. Darum ordnet euch der Obrigkeit unter, denn alle Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und wisst ihr, und es ist schon interessant, ich gebe euch wieder hier mal meine persönliche freie Meinung wieder. Es ist schon interessant, dass die Christen, die sich wenig darum gekümmert haben, die Obrigkeit zu gehorchen, außer sie wurden erwischt dabei, die jetzt plötzlich bestehen sie, dass wir diesen Vers folgen. Schon interessant. Das ist jetzt wahrhaftig so. Da haben Leute eigentlich, die haben, wenn sie nicht erwischt wurden, haben sie nicht so ernst genommen, der Regierung genau zu gehorchen. Jetzt plötzlich bestehen dieselben Leute drauf, wir müssen der Regierung gehorchen. Also ich, zwei Sachen. Erstens wiederum, ich kann keine Theologie aufbauen, ich kann keine Doktrin aufbauen auf einen einzigen isolierten Bibelvers. Das kann ich nicht, das geht gegen jedes Gesetz der Bibelauslegung, geht das. Römer Kapitel 13, Vers 1 ist keine Lehre, weder von Paulus, noch von Petrus, noch von Jakobus, noch von Johannes. Das ist keine biblische Lehre von den Aposteln. Das ist eine isolierte Aussage. Wenn ich eine isolierte Aussage finde, dann kann ich erstens keine Theologie aufbauen, keine Doktrin. Das Erste. Warum ist das so wichtig? Denn was ist, wenn ich diese eine Aussage missverstanden habe? Dann habe ich eine Irrlehre aufgebaut, eine völlig falsche Doktrin. Denn ich habe keine biblische Basis mehr von anderen Bibelversen, die mir zeigen, dass das doch eine biblische Lehre ist. Also ich kann auf diesen Vers grundsätzlich keine Doktrin aufbauen. Zweitens, wenn Paulus sagt, dass wir uns die Obrigkeit unterordnen, denn jede Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, da heißt das eigentlich im Urtext, ist das so, dass jede Autorität von Gott eingesetzt wird. Wenn jede Autorität von Gott eingesetzt wird, dann heißt das nicht so, dass jede Regierung von Gott eingesetzt ist. Niemals. Sondern was sagt Paulus damit? Paulus sagt, jegliche Autorität kommt von Gott. Das heißt, Jesus hat Folgendes gesagt in Matthäus 28, Vers 20, da sagt er, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, und er sagt dann folgende Aussage. Er sagt, mir ist gegeben worden alle Autorität im Himmel und auf Erden. Mir ist gegeben worden. Das heißt, er ist die Quelle aller Autorität. Und wenn wir verstehen, wenn die Bibel sagt, jegliche Autorität kommt von Gott, dann sagt die Bibel, außerhalb von Gott gibt es keine Autorität. Nicht diese spezielle Regierung in meinem Land hat Gott hier hingesetzt. Die haben wir Menschen gewählt. Aber würde es Gott nicht geben, würde es keine Autorität geben. Daher ehren und respektieren wir Autorität. Und das ganze System der Autorität ist von Gott her eingesetzt worden. Jegliche Autorität kommt von ihm. Darum, wenn wir das mal verstehen, dann wird uns auch klar, als Christen, wir haben gar keine Autorität. Moment, Reinhard, wir haben noch Autorität. Haben wir gar nicht. Er hat alle Autorität. Und er delegiert sie uns weiter und wir handeln in seiner Autorität. Stell dir mal vor, wie groß der Unterschied ist, ob ich glaube, ich habe Autorität oder ob ich in seiner Autorität handle. Plötzlich handle ich in der höchsten Autorität des Universums. Und darum, wenn wir verstehen, dass er ist die Quelle jeglicher Autorität, daher respektieren und ehren wir auch jegliche Autorität. Das heißt auch nicht, dass wir alles tun, was uns jede Regierung sagt. Zum Beispiel, damals war ja auch die politische Autorität, waren ja nicht nur Regierungen, sondern war auch die Sanhedrin, waren auch die jüdischen Gesetzeslehrer. Und als die Jünger nahmen und schlugen und sagten, ihr dürft nicht beim Namen dieses Jesus reden, was haben sie gesagt? Urteilt doch selbst, wem müssen wir mehr gehorchen, Gott oder den Menschen? Urteilt doch selbst, und die haben denen nicht gehorcht. Warum? Weil sie haben verstanden, die Quelle der Autorität ist Gott. Und wenn irgendeine menschliche Autorität irgendetwas verlangt, das gegen die höchste Quelle der Autorität geht, dann sind wir nicht dazu verpflichtet, dieser Autorität zu gehorchen und uns unterzuordnen. Denk mal an die Ehe. Mir wurde in Brasilien, ist ein sehr macho Land, ist ja nach meinem eigenen Beurteilen. Ich lebe jetzt 8 Jahren dort. Und in Brasilien hat die Frau eigentlich nicht den Wert, den die Frau haben müsste. Und in brasilianischen Christen wird sehr stark gelehrt, die Frau ordnet sich dem Ehemann unter. Und auf meiner Schule wurde dann gefragt, ja was ist, muss ich die Frau unterordnen? Und ich habe dann gesagt, es ist besser, ich beantworte diese Frage nicht. Aber die Schüler, die haben mich dann so gepusht, weißt du, gepusht. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr wollt das so. Und ich habe gesagt, absolut nicht. Die Ehefrau braucht sich niemals dem Ehemann unterordnen. Jetzt ist ruhig geworden. Die Frauen sind erleichtert und glücklich und die Männer, die steinigen mich jetzt. Aber. Denke mal dran. Was? Erstens, in Epheser Kapitel 5, wo die Bibel sagt, die Ehefrauen ordnen euch den Ehemännern unter als dem Herrn. Was sagt im selben Zusammenhang, sagt Paulus was? Ordnet euch einander unter. Einander unter. Genauso wie du dich mir unterordnest, ordne ich mit dir unter. Nämlich wo? Es gibt Bereiche, da hast du Autorität, da ordne ich mich dir unter. Dann gibt es Bereiche, da habe ich Autorität, da ordne ich mich dir unter. So simpel ist das. Aber was haben wir getan? Wir haben das Ganze so verzerrt. Schau, was im 1. Korinther 11 die Bibel ganz klar sagt. Hier heißt es folgendes. Der Mann ist das Haupt der Ehefrau, Christus ist das Haupt des Ehemannes und Gott ist das Haupt des Christus. Siehst du die Struktur der Autorität? Sie kommt von Gott, dem Vater, über Jesus, über den Ehemann, hin zur Ehefrau. Ja, was bedeutet das? Das heißt, dass ich als Ehemann, ich habe keine Autorität über meine liebe Debbie. Nur die Autorität, die ich habe, die wurde mir von Gott gegeben. Wie übt Gott seine Autorität aus? Wie übt Christus die Autorität über die Kirche aus? Lieben. Darum sagt die Bibel, ihr Männer, liebet eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich selbst für sich hingegeben hat. Und meine lieben Frauen, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Wenn euer Ehemann euch so liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich für sie aufgeopfert hat, bereit ist, für sie zu sterben und alles für sie hinzugeben, würdet ihr euch nicht gerne so einem Ehemann unterordnen? Ja. Logisch! Denn alles, was er will, ist euch schützen, euch segnen, euch Gutes tun. So einem Mann ordnet sich jeder gerne unter. Darum, wenn wir verstehen, dass die Autorität delegiert ist, in dem Augenblick, wo der Mann nicht mehr unter der Autorität Christi steht, nämlich lieben und dienen seine Frau schützt, hat diese Frau, es gibt keine biblische Basis mehr, dass diese Frau sich diesem Mann unterordnet. Dieser Mann agiert nicht mehr in der Autorität Christi, sondern in seiner eigenen Autorität, die er ja gar nicht hat. Nur weil der Mann männlich ist, hat er keine Autorität. Er hat sie, weil er sie delegiert bekommen hat. Und wenn wir das mal verstehen, wisst ihr was? Das gibt uns Männern eine heilige Ehrfurcht. Denn wenn wir unsere Frau nicht gut behandeln, du Himmels Willen. Die meisten Männer haben Angst, dass sie auf dem Sofa schlafen müssen, wenn sie ihre Frau nicht gut behandeln. Ich habe in 35 Ehejahren niemals auf dem Sofa geschlafen. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass meine Frau die Tochter des Schöpfers des Universums ist und als solche muss ich sie auch behandeln. Und zurück jetzt zu deiner Frage, wo der Charakter ist. Der Charakter ist Teil unseres gesamten Wesens. Und der Charakter wird geformt durch unsere Einstellung. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass man die Sache so trennen kann. Ist der Charakter im Körper? Ist der Charakter in der Seele? Ist der Charakter im Herz? Ist der Charakter im Geist? Erstens, ich sehe das so ganz klar. Ich sehe nicht so, wie viele Leute das sehen, dass die Seele ist das, was wir fühlen. Ich weiß, das wird angenommen, so von der Psychologie. Ich sehe das etwas anders. Ich sehe, unser Fühlen, unser Empfinden geht vom Herz aus. Und die Seele ist der Bereich, der uns einfach die Fähigkeit gibt, frei zu entscheiden, wie wir unser Leben machen, der freie Wille. Den Gott uns als Menschen, als die Krone der Schöpfung gegeben hat. Das ist die Seele. So, wo ist jetzt der Charakter? Der Charakter drückt sich durch deinen Körper aus, immer so. Wie ich rede, wie ich mich gebe, wie ich benehme, ausdrücken tut es sich durch meinen Körper. Aber er ist Teil meines Herzens, wie ich mein Herz geformt habe. Und wie ich mein Herz forme, hat zu tun mit meiner Einstellung in schwierigen Sachen, in schwierigen Situationen. Jedes Mal, wenn ich in einer schwierigen Situation bin, kann ich mich entscheiden in diesem Augenblick, durch meine Herzenseinstellung. Liebe ich, vergebe ich oder beharre ich auf mein Recht? Wenn ich gemäß dem Gesetz der Liebe handelt, ändert sich mein Charakter, formt sich mein Charakter. Und der wird sich dann ganz normal im täglichen Leben ausdrücken. Petrus gibt uns da diese Aussage und Jakobus gibt uns da diese Aussage. Beide sagen von uns, dass wenn wir uns freuen im Trübsal, wird unser Charakter geformt. Und durch die Trübsal, durch die Schwierigkeiten hindurch, werden wir auch ausharren lernen und durch die Ausharren wird sich unser Charakter formen. Also Charakter, den kriegst du nicht von Gott mitgeschenkt, den formst du durch die Einstellung, die du hast, durch die Dinge, durch die Bereiche des Lebens, wie du einfach so durchgehst, durch die schwierigen Zeiten. Bitte? Natürlich nehmen wir wieder mit in die Ewigkeit. Ich sehe die Ewigkeit nicht als ein Neubeginn. Für mich ist das sehr, sehr klar geworden. Der Himmel ist nicht ein Neubeginn. Ach, endlich bin ich weg aus diesem Erdenleben, das so chaotisch war, kann ich ein neues Leben beginnen. Ich sehe den Himmel als eine Fortsetzung meines Lebens auf dieser Erde. Denn wenn du den Korinther 15 Brief durchstudierst und viele Aussagen, die wir drinnen sehen im Wort Gottes, dann sehen wir ganz klar, dass wir hier auf dieser Erde ein Leben beginnen, das wir dann in der Ewigkeit fortsetzen. Und wir leben das Leben in der Ewigkeit, setzen wir fort, so wie wir es hier auf dieser Erde gelebt haben. Nimmst du mit? Ja. Ja, plötzlich hat das Leben auf dieser Erde einen tollen Sinn. Ich bereite mich schon auf die Ewigkeit vor. Ja. 10:01 Uhr, weiß, wir werden ein bisschen Gnade walten lassen. Daniel, two more questions, you can choose, okay? Zwei weitere Fragen. Ich muss dann noch mit meiner lieben Dame auch noch Zeit zu verbringen. Two more. Du hast vorhin die Frage beantwortet bezüglich der Bibel und den Übersetzungen. Mich würde interessieren, welche Übersetzungen du persönlich auf Deutsch und Englisch am besten findest. Gute Frage. Also auf Deutsch muss ich jetzt bekennen, meine Sünde vor euch allen, dass ich eigentlich die Bibel so gut wie gar nicht mehr lese. Leider. Ich lese die portugiesische und die englische Bibel. Aber vom Studieren her nehme ich auf Deutsch am liebsten die Elberfelder, die Revidierte und auch die 2000 Schlachter. Rein von meinem Studieren her und meinem Wissen her sind die zwei dem Urtext am ähnlichsten. Das ist vom Deutschen her. Vom Englischen persönlich habe ich vom Studieren her habe ich die New King James Version. Die lese ich eigentlich jeden Tag und die mag ich sehr gern. Aber ich habe mich in den letzten Monaten in The Passion Translation verliebt. The Passion Translation gibt es leider nur in Englisch. Die ist faszinierend. Die macht das Ganze lebendig, die bringt das auf eine malerische Art und Weise, das Wort Gottes rüber, die Bibel rüber. Und die mag ich sehr gerne. Ich mag auch sehr gerne zum tiefer studieren eine Bibel auf Englisch, die heißt The Mirror Bible. The Mirror Bible ist eine Bibel, die nimmt das aus einem Vers zum Beispiel, das griechische Original heraus und beschreibt das so richtig tief und so richtig gut. Also ich persönlich zum Studieren habe ich sehr gerne die New King James. Aber die The Passion liebe ich und auch die Mirror Bible. Aber grundsätzlich, wenn ich etwas lernen will vom Wort Gottes, dann nehme ich nie eine Übersetzung. Dann normalerweise staue ich es mir im Original hebräischen Urtext, griechischen Urtext, studiere Zusammenhang und schaue mir verschiedenste Bibelübersetzungen durch. So mache ich das beim Studieren. Zum Lesen, es kommt darauf an, wenn ich einfach ganz relaxed was lesen will, nehme ich mir The Passion Translation. Und in New King James ist sehr, sehr nah an dem Urtext und sehr gut verständlich. Letzte Frage! Daniel, last question, where are you? okay. Eine Frage. Ich habe die Kündigung bekommen, fünfköpfige Familie, schönes Haus, wo wir seit 10 Jahren drin wohnen, wegen Eigenbedarf. Und ich habe jetzt so ein ganz tiefes, kindliches Gottvertrauen, dass wir ein Haus oder was entsprechend Großes für uns finden. Zwei Söhne sind in der Berufsschule, einer ist in der Oberstufe und dann ist mit dem Gebiet, das ist ein bisschen eingeschränkter dadurch, wo wir hinziehen können. Und ich habe jetzt so ein kindliches Gottvertrauen, dass ich Gott vertraue, dass er uns was Wunderschönes, was Wunderbares schenken möchte und habe sogar Wünsche geäußert, dass ich, was ich gerne da drin hätte, wie die Küche aussehen dürfte und so weiter. Ist das jetzt einfach Wunschdenken von mir? Ist meine Umgebung sagt, ja, das ist so Wohlstandsglaube, das kannst du nicht machen. Aber darf ich an diesem kindlichen Gottvertrauen festhalten oder soll ich die Entscheidungen irgendwie anders treffen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Erstens einmal, du sollst nach dem Glauben deines eigenen Herzens handeln. Und du sollst dich nicht von den anderen lieben Brüdern und Schwestern sagen lassen, was du glauben darfst. Das ist dein eigener Weg mit Gott. Zweitens, ein Wohlstandsevangelium gibt es gar nicht. Es gibt nur ein Evangelium. Ein Wohlstandsevangelium, wer immer das Wort auch erfunden hat, ist, weiß ich nicht, aber es gibt kein Wohlstandsevangelium, es gibt ein Evangelium. Das Wort Evangelium vom Griechischen her übersetzt bedeutet eine gute Nachricht, die zu gut ist, um wahr zu sein. Das bedeutet es. Was heißt das? Das heißt, das, was Christus am Kreuz für uns gemacht hat, es ist zu gut, um wahr zu sein. Und das beinhaltet jeden Bereich unseres Lebens. Die Bibel lehrt sogar sehr, dass Gott es will, dass es seinen Kindern gut geht, auf allen Bereichen. Da gibt es genügend Bibelstellen dafür. Wenn du durchstudierst, das ganze Alte Testament, Armut ist ein Fluch. Materieller Segen war nie ein Fluch, im Gegenteil. Gott hat Abraham reich gesegnet. Wenn du durchlässt in 5. Mose 28 Segen und Fluch, der Segen für Gott gehorchen ist so absurd und verrückt. Und heute haben wir den Segen umsonst bekommen, weil es Christus für uns erwirkt hat. Das heißt, du sollst in deinem Herzen vertrauen, vertrauen dürfen, wofür du Gott ehrlich in deinem Herzen vertraust. Wenn es wirklicher, herzlicher, ehrlicher Glaube ist, wirst du das bekommen, wenn du nach dem Herz glaubst. Und wenn nicht, dann lernst du eben daraus und richtest du den Glauben in deinem Herzen. Aber ich ermutige Leute grundsätzlich, Gott zu vertrauen, dass Gott ein guter Gott ist und uns versorgt. Und das musste ich auch so für mich lernen. Hör zu, die Bibel sagt nie etwas dagegen, materielle Güter zu haben. Die Bibel sagt etwas dagegen, dass die materiellen Güter uns haben. Und das ist genau das, was so viele Menschen nicht unterscheiden können. Es gibt Menschen, sobald sie materielle Güter haben, haben die materiellen Güter diese Menschen. Und ich habe eine starke Entscheidung getroffen in meinem Herzen. Nie wird irgendetwas Materielles mein Herz ergreifen. Niemals. Das heißt, ich werde immer großzügig sein, ich werde immer sehr gerne geben, ich werde immer niemals erlauben, dass irgendetwas mein Herz ergreift, ich werde niemals erlauben, dass, wenn ich das nicht habe, bin ich nicht mehr glücklich. Gegen diese Dinge wehre ich und schütze ich mein Herz. Aber genauso absurd wäre es, wenn ich dem Herrn nicht erlaube, mir Gutes zu tun und mich zu versorgen. Damit tu mir nicht, hör mal zu, mein lieber Freund, Gott ist doch nicht ärmer, weil er dir ein großes Haus gibt. Denk mal, der Gott, der jede Diamantenmine dieser Welt geschaffen hat, dem geht doch nichts ab, nur weil du in einem großen Haus wohnst. Und das ist diese absurde Gedankenmuster, die wir wirklich überwinden müssen. Gott ist ein guter, liebender himmlischer Vater, der uns versorgt. Ich erzähle euch jetzt zum Abschluss, meine letzten Aussagen werden das sein, damit ihr mal ganz was Verrücktes hört von mir. Ich hatte im Jahr 2014 so ein Erlebnis mit Gott. Meine Schwiegermutter beendete so ähnlich Leben auf dieser Erde. Es war der Tag ihres Begräbnisses. Und Gott weckte mich auf, so mitten in der Früh. Und ich hatte eines der extremsten Erlebnisse mit Gott. Es war 56 Minuten, wo Gott ununterbrochen zu mir sprach. Ich hörte seine Stimme, 56 Minuten. Und ich habe Gott dreimal unterbrochen in diesen 56 Minuten. Und einmal habe ich gesagt, Gott, gib mir eine Pause, ich muss das alles niederschreiben. Das ist alles mir zu viel. Und er hat mir gesagt, mach dir keine Sorgen, ich werde diese Dinge alle tief in deinen Geist hineinlegen, du wirst diese Dinge dann behalten. Und in diesen 56 Minuten, eines der Dinge, die Gott zu mir gesagt hat, war folgendes. Reinhard, ich möchte gerne, es ist mein Wunsch, dass jedes meiner Kinder Millionär ist. Jedes meiner Kinder Millionär ist. Denn Gott hat zu mir gesagt, denn ich wünsche mir so sehr, dass meine Kinder in meinem Segen leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass das Predigen, das Verkündigen, das Evangelium des Reiches niemals stoppen muss, weil es nicht genügend Finanzen gibt. Stell dir mal zu. Er will, dass es gut geht und er will, dass das Evangelium hinausgeht. Und dazu braucht es Finanzen. Und dann hat der Herr Folgendes zu mir gesagt. Dann hat er gesagt, aber weißt du, Reinhard, sehr wenige meiner Kinder haben es gelernt, den Reichtum des Himmels auf diese Erde zu bringen. Und die meisten von denen, die es gelernt haben, die haben es erlaubt, dass der Reichtum ihr Herz ergriffen hat. Und das macht mich so traurig. Und ich habe vor kurzem gesagt, wenn ich am Ende meines Erdenslebens hier stehe, dann werde ich Millionär sein, ohne einen Cent in meinen Taschen. Wisst ihr, und wenn wir das ergreifen können, Gott will, dass es uns gut geht, aber lass das niemals dein Herz ergreifen. Wir sind Kanäle, nicht Reservoirs. Drum, ich habe vor kurzem eine einstündige Lehre über das Geld gemacht, das haben wir auf YouTube gegeben soeben, das ist auf Englisch und Portugiesisch, das wird bestimmt auch auf Deutsch übersetzt, wo es darum geht, Verwalter zu sein. Hör zu, Gott hat niemals ein Wort dagegen gesagt, dass Menschen nicht Geld haben sollen. Er hat aber immer wieder gesprochen davon, dass unser Schatz nicht unser Geld sein soll. Dort, wo dein Schatz ist, dort ist das Herz. Es geht immer ums Herz. Und Jesus hat wovon gesprochen? Vom Ansammeln der Schätze. Ansammeln der Schätze ist was? Es zeigt, dass ich Gott nicht vertraue, dass er mich morgen versorgt. Und wenn wir lernen können, im kindlichen Vertrauen auf Gott zu leben, er ist mein Versorger, er will, dass es mir gut geht, darum gibt er mir, alles, was ich gut zum Leben brauche, er versorgt mich gut, aber ich brauche nicht ansammeln für die Angst in die Zukunft. Ich sagte, die Leute, die bei uns, die mit mir mitarbeiten und die bei uns sind, die sind so immer wieder konfrontiert und schockiert. Die Debbie hat zu mir, jetzt bevor ich weggeflogen bin, hat die Debbie zu mir gesagt, mein Liebling, es scheint, dass es deine Lieblingsbeschäftigung ist, Geld wegzugeben. Ich habe gesagt, ja, das ist ja so eine tolle Beschäftigung. Stell dir vor, wenn das Geld dich nicht hat, kann es dir gut gehen und du kannst mit offenen Händen leben und geben. Je mehr du gibst, desto mehr kommt zurück. Und je mehr zurückkommst, desto mehr gibst. Und je mehr du gibst, desto mehr kommt zurück. Und je mehr du... Stell dir mal vor, wir könnten so leben. Was wir Weisheit nennen im Umgang mit Finanzen, ist in Wirklichkeit nichts anderes als versteckter Unglaube, der den Mangel der Weisheit übergezogen bekommen hat. Wenn wir wirklich glauben, dass der Vater im Himmel unser Versorger ist, dann gibt es niemals einen Grund, uns Sorgen zu machen. Weder ums Haus, noch ums Auto, noch um die Zukunft, noch um den Job, noch ums Geld. Es gibt keinen Grund mehr, uns zu sorgen. Er ist ein guter Vater, er ist ein liebender Vater. Lass ihn dir das Haus doch schenken, das du in deinem Herzen, für das du in deinem Herzen vertrauen kannst. Aber lass niemals das Haus in dein Herz kommen. Tu das nicht. Tu das nicht. Gott ist ein guter Gott, ein liebender Gott, ein herrlicher Gott. Meine lieben Freunde, um 10 Uhr bin ich nach Hause gegangen. Das war vor einer Viertelstunde. Liebe Zita, komm mal bitte zu mir hoch hier. Daniel möchte etwas sagen. Sollen wir ihm noch sagen lassen oder lieber nicht? Ja, Daniel möchte etwas sagen. I just wanted thank you all for your love. I mean, you guys don't speak my language. Ich wollte euch alle für eure Liebe gegenüber danken. Ihr sprecht meine Sprache nicht. And even though you don't speak any Portuguese, I've never met such appreciative people of my work. Oh, except for you. Aber obwohl ihr meine Sprache nicht sprecht, habe ich noch nie Menschen erlebt, die meine Arbeit so schätzen. These were two very emotional days for me because of this. Die letzten zwei Tage waren sehr emotional für mich aufgrund dessen. You touched my heart very deeply. Thank you so much. Ihr habt mein Herz ganz tief berührt. Herzlichen Dank. And thank you for every chocolate, every smile, every hug. I thought I was going to come here and nobody was going to hug because of COVID or whatever. Danke für alle, für die viele Schokolade, für die Liebe und auch für die Umarmungen. Ich kam her und dachte, wegen COVID wird mich niemand umarmen. You guys have a beautiful, generous heart and I love you. All for this. Ihr habt ein wunderbares, großzügiges Herz und dafür liebe ich euch alle sehr. Ich liebe euch. Ja. Meine lieben Freunde, ich werde mit dieser einen Dame, der ich das Wort versprochen habe, sprechen und dann werde ich nach Hause gehen, so wie ich sehe. Euch halt versprochen. Danke, dass ihr das auch versteht und danke, dass ihr das auch akzeptiert. Aber bin ich sehr dankbar, wenn ihr an der deutschen Mentoring-Gruppe interessiert seid, schnell einschreiben. Wir nehmen bald alles weg und ihr bekommt nichts anderes als Information bis Ende Jänner Lauf. Und jetzt möchte ich dieser lieben Frau Danke sagen. Okay. Wisst ihr, sie mag mich gar nicht. Danke. Wir haben uns in Polen 2 oder 3 Mal gesehen, denke ich. Aber wisst ihr, wir hatten einige Gespräche über Telegram, über E-Mails. Und ich muss sagen, ich habe die höchste Achtung vor dieser Frau. Ich habe keine Worte zu beschreiben, was für ein Goldschatz dieser Mensch ist. Als es darum ging, Brazilian Kids Care in einem Verein aufzumachen in Schweiz, die Opfer, die sie auf sich genommen hat, wie gern sie das getan hat, mit welcher Liebe sie das getan hat. Sie hat mich gar nicht gekannt und mir vertraut. Sie hat mir so viel Vertrauen entgegengebracht, ohne mich zu kennen. Und wisst ihr, das habe ich so geschätzt. Als es darum ging, wir kommen nach Europa, habe ich Zita gefragt, Zita, könntest du dir vorstellen, etwas zu organisieren? Sie hat das sofort auf sich genommen, keine Kosten gemeint, keine Strapazen gemeint, gescheut. Das riskiert, dass wir diesen großen Saal mieten und vielleicht die Kosten gar nicht gedeckt werden. Sie hat hart gearbeitet die letzten 2 Wochen und immer wieder war es das, das mache ich doch gern. Das mache ich doch gern. Und ich weiß, sie macht es für Jesus. Das ist mir so völlig Und ich möchte sie einfach ehren als eine Frau, die für mich so eine wertvolle Frau ist, weil sie das Herz Jesus so toll rüberbringt und so toll widerspiegelt. Danke, meine liebe Zita. Danke. Den wir je in unserem Leben gegeben hat, an unseren geliebten Jesus. Da gehört auch noch was dazu. Ihr seid ja. Das ist.